Ich rase über die Autobahn wie ein Rambock auf einem schwarz-silbernen Motorrad der Marke Phantom. Wenn das Metall heiß ist und der Motor hungrig und wir alle in Bälde das Licht sehen werden. Nichts wächst jemals in diesem vergammelten alten Loch. Alles ist verdorben und verloren. Nichts rockt wirklich, nichts rollt wirklich. Und nichts ist seinen Preis auch wert. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ich hoffe, ihr habt alle eure unsichtbare Hand des Marktes dabei. Mit der Hallo. kratze ich mich immer am Rücken. Natürlich. Ah, ja, Meatloaf ist von uns gegangen, wollte ich damit sagen. Von wem war das? Na, eigentlich ist es von Jim Steinman, glaube ich, aber. Achso. Tja. Ja, Aber wir weißt du. begrüßen euch am Sonntag. Heute ist der internationale Weltfriedenstag. Explizit ist damit gemeint Frieden vom Kommunismus. Die internationale antikommunistische Liga die diesen Feiertag vor über 70 Jahren schon eingerichtet, nach dem Koreakrieg. Und wird natürlich hauptsächlich in so antikommunistischen Ländern wie Taiwan und Südkorea auch wirklich zelebriert. Und ja, ein Feiertag. Finde ich auch. Schön. Nieder mit dem Kommunismus. Warum wird er bei uns nicht gefeiert? Wir haben doch auch schlechte Erfahrungen mit Kommunismus im weitesten Sinne gemacht. Bei uns steigen stattdessen die Inzidenzen für Kommunismus. Blühende Landschaften, blühende Landschaften. Inzidenz, Inflation, Influenza. So viel Ja, los im Moment. die neue Intersektionalitätsvariante, die breitet sich aus. Omega. Sekfluenza oder was? Oh Gott. M und M. Du hast schreckliche Ideen. Ich habe, als ich den Titel hier gelesen habe, ja, zu den M&M-Charakteren, dachte ich irgendwie, es sei irgendein Konzern, M&M. Ja, aber dann, nein, das ist Wunschdenken, Dennis. Das sind die runden, kleinen Schokodinger von M&Ms. Ja, die werden Eigentlich jetzt sind die ja von Mars, aber ich weise jegliche vom Mars. Verbindung weit von mir, also weder verwandt noch verschwägert. Ah, wir hatten ja vor ein paar Streams von diesem Rover da auf dem Mars, dass der da so Objekte gesichtet hat. Ja, das waren bestimmt diese redesignten M&M-Charaktere. Ist da eigentlich je was draus geworden oder ist der immer noch auf dem Weg, die 8 Meter dahin um zu kriechen? Preis, du weißt sowas doch. Also ich habe noch nichts Neues gehört, deswegen gehe ich davon aus, der wird sich noch langsam hinrobben. Vielleicht war es ja auch nur eine optische Illusion. Vielleicht sind Also die Signale auch nicht auf der Erde angekommen. ihr erinnert euch sicher an die coolen Charakter von M&M, weißt du, der ein bisschen blöde und der rote, der so ein bisschen vorwitzig ist und so. Der, der, der Coole gelbe, Charakter, der, der, was? Der der Runde, gelbe, ne? waren das der, nicht der Joko gelbe und mit der, Klaas? Schoko und Glas, Popo und Arsch. Der gelbe mit der Tret's. Erdnuss, der rote mit dem Schoko, dann gibt es noch eine grüne als Frau, die sind Tret's doch mit dann Gesicht, progressiv. genau. Ich meine, was wollen die da bitte redesignen, okay? Die Waren Lore die von M&M-Charakter. wirklich vorher schon, waren die denn schon Multigender? Das Guck war, ich mal, hatte das, ich kannte nur die beiden, die sich immer nach vorne drängen. hatten die Männer, wie sie Gender? sind, rot und gelb halt. Ich Es weiß gar nicht, gibt dass es sie die gibt. eine, der eine hat auf jeden Fall eine Erdnuss im Bauch. Ja, das ist Ja. der gelbe. Das ist der gelbe, genau. Und dann gibt es einen roten, der ist nur Schokolade. Und dann gibt es eine Schwanger grüne dann und das ist eine wahrscheinlich. Frau. Das Okay. war das Aber wenn du mal Rosé. hier runterscrollst, wirst du gleich sehen, wohin die Reise geht, bis zum ersten Bild von einem grünen und einem braunen, braunes M&M. Ohne Armbinde, aber genau. Hier Ja, geht's nämlich, da geht's drum. It's rare, Mrs. Brown, and I get to spend time together without some colorful characters barging in. Mrs. Green, ist es nicht süß, wie sie Händchen halten? warte, warte, warte, warte. Der Tweet ist von 2015. Von wann ist der Artikel? Ah, verdammt. Der ist Wann? von Januar 20.2022. Was soll das? Oh, it's current year. Du darfst doch nicht irgendwie vor irgendwie 2015 Sachen rausziehen. Was ist denn das? Ja, aber wenn du mal hochscrollst, wirst du sehen, dass ich auf das Datum schon geguckt habe. Keine Ahnung, warum das so ist. Tut mir leid. Klar, hast mich erwischt, like this viral. Ach so. Da, da, da, da, da. Okay, nein, nein, das sind die Charaktere, die es schon gab. So rum wird ein Schuh draus. Das sind die Charaktere, die es schon gab. Jetzt haben sie zum Ja. Beispiel gesagt, dass die eine keine High Heels mehr tragen soll. Und das orange M&M, das so ein bisschen ängstlich ist und so, wird sein inneres Selbst, sein echtes inneres Selbst finden und das umarmen mit seinen Sorgen und allem zusammen. Sind Sie da jetzt gerade im Alter, Rollerball? machen die hier gerade M&M's Cinematic Universe, Alter? Was ist da los? Warum? According to Mars, the orange M&M is one of the most relatable characters within Generation Z, which is the most anxious generation. Also das Ängstlichste und nicht so ganz, das hat seine Schuhe nicht gebunden, seine Schnürsenkel sind nicht gebunden, um seine vorsichtige Natur rüberzubringen. Was? Es sind scheiß zuckerüberzogene Schokoladendinger, die eure Kinder fett machen und hässlich. Aber sie sind politisch korrekt und tragen keine High Heels. Was kann man in unserer Welt noch mehr verlangen als Konsument? Mars, die Firma ist nicht im High-Heel-Business. Sie ist im Diabetes-Business. Was ist da los? Aber vielleicht ist Anita Sarkeesian dann mehr M&M's, wenn die keine High Heels mehr anhat. Denkst du da vielleicht auch mal drüber nach? Ja, aber wollen die hier jetzt einfach Astroturfing betreiben und sagen, hier, der orangene M&M's, unsere Focus Group Tests haben ergeben, ja, orangene M&M's, der ist relatable, Hashtag relatable. Und der So. Grüne, der wird jetzt diese Woche zum 4th of July, wird das der Streitkräfte M&M und ist ein Soldat für eine Woche. Und ich sehe ungeahnte Möglichkeiten. Ja. Was? Tja, there's no business like sugar business. Das sind Bälle mit Beinen. Wie kann sich damit irgendjemand identifizieren? Hey ho, hey ho, Joss Whedon needs to go. Hey ho, hey, oh, Ja, sind wohin wir soll schon er denn gehen? weg. Vor Zigaretten holen allem oder was? weg. Das ist das ist wunderbar, weil wir haben hier The Gamer. Nee, das war der andere Artikel. Warte mal, nicht The Gamer, sondern wen haben wir hier? Tabletop RPG Pop Culture. Bols, was auch immer Bols ist, aber Tabletop RPG und Pop Culture. Und dann hast du Joss Whedon needs to go. Und dann kriegst du erzählt, dass das ja eigentlich immer schon ganz schlimmer war. Also, ja, es gibt ja so viele Leute, die gesagt haben, er ist gemein zu ihnen gewesen. Er hat sich über Gal Gadot lustig gemacht und all diese Sachen. Leider kommt in dem Artikel nicht vor, warum ich Joss Whedon nicht mag, weil er einfach ein Weichei ist und vor Leuten wie Anita Sarkeesian und anderen Woken-Leuten zu Kreuze gekrochen ist. Was ihn natürlich nicht geschützt hat, wie wir jetzt an diesem Artikel sehen. Jetzt möchte man seinen Kopf, weil man, vielleicht hat er einfach auch seine Schuldigkeit getan. Vielleicht ist er nicht mehr so in, dass man ihn noch braucht. Da kann man ihn schön auf den Altar packen und ihn öffentlich verbrennen, vielleicht auch als Abschreckung, damit die Leute, die diese ganzen männlichen Feministen sehen hier, man kann nicht männlicher Feminist sein und gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, es gibt massenweise Vorwürfe von Buffy bis zu seinem letzten Film so ungefähr, dass er halt rau mit den Leuten umgeht. Und er ist da wohl recht kompromisslos. Er hat wohl eingesehen, dass seine Zeit im Wolkenrampen nicht zu Ende ist und sagt halt, ja, vielleicht war ich zu manchen Leuten nicht unfreundlich genug oder so. Was ja dann eigentlich schon wieder Respekt abnötigen würde, wenn man nicht wüsste, was er für ein rückgratloser Mensch ist. Ja, mach's gut, Joss Whedon. Also ich fand Cabin in the Woods echt gut. Buffy ist Ja. nie an mich gegangen. Aber Ha, hoffentlich geht er in den Wald. ja, würde ihm sicher gut tun. Ja, ich Der glaube, wenn Typ, der es. den Artikel geschrieben hat, heißt auch Mars. Jetzt kriege ich langsam Angst hier. Habt ihr das so geändert irgendwie wieder Mars im Gimmick? Garrett. Jetzt sehe ich mal was vor. Ich habe gerade gemerkt, dass ich das falsch einsortiert habe. Nämlich Mars, dieses hier. Garrett and Billy the Kid, was? Dann der nächste Artikel, Your Anus stinks. Uranus Das ist stinkt. hier auf jeden Fall niemand namens Mars. sondern die Tamara Bern, die hat ein Video gemacht, warum männliche Feministen bei in Klammern vielen Frauen unerwünscht sind. Und das Beispiel, was sie hier bringt, das wollte ich euch mal vorspielen. Nicht Promis sicher auch, nur hört man davon halt weniger, wo sich selbsternannte Feministen als Verbündete der Frauen positioniert haben und gleichzeitig Frauen sexuell missbraucht haben, wie etwa Harvey Weinstein, der am Women's March mitgelaufen war. Oder mehrere Anti-Gamergate-Kritiker, die sich damals bei der Gamergate-Affäre öffentlich als Verbündete der Frauenbewegung in Szene setzten, aber offenbar selbst mit Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs konfrontiert waren. Einige haben deswegen ihren Job verloren. Artikel wie immer verlinkt. Ja, und das soll natürlich. Ja, fand ich ganz gut recherchiert von der Dame. Man könnte fast sagen, das ist der beste deutschsprachige Beitrag zum Thema Sextäter in der Anti-Gamergate-Szene, den ich je gesehen habe. Weil es ist, Ja, glaube ich, auch der einzige, der einzige, aber ja. er ist halt auch gut. Genau, das sind auf jeden Fall die richtigen Beispiele. Und ja, das sind so Sachen. Es gibt ja immer die üblichen Talking Points, so ich nenne das auch mittlerweile so ein bisschen, ich packe meine Tasche irgendwie so. Man bringt immer dieselben Sachen, es wird immer ein bisschen was dazu getan. Also erst ist es irgendwie Gamergate ist die Harassment-Kampagne, dann ist es Gamergate ist die Harassment-Kampagne und Alt-Right und dann ist es die Harassment-Kampagne und Alt-Right und Trump und es wird immer ein bisschen näher. Und es ist immer wieder so ausbreiten, ne? Immer wieder von vorne anfangen und so. Ja, Wir aber. können ja die Gegenversion dazu spielen. Ich packe meinen Koffer und tue Devin Farage rein. Ich packe meinen Koffer und tue Devin Farage und Joss Whedon rein. So. Genau, wahrscheinlich. Ja, fand ich gut auf jeden Fall. Gute Sache. Der Titel hier liest sich irgendwie wie so eine Krankheit. So, Microsoft schnappt sich Activision Blizzard. So. Der Test für Activision Blizzard ist positiv. Oh Mann. Was wollen die mit Activision Blizzard? Ja, das hat Marmon eingereicht, aber das ist ja auf jeden Fall letzte Woche so die große Meldung gewesen, was Computerspielkram angeht. Und hat ja auch diese Komponente, dass es bei Blizzard ja auch solche Anschuldigungen gab, dass da die Firmenkultur so furchtbar wäre und die Leute da irgendwie sexuell belästigt werden und solche Dinge. Und ja, was da so dran ist, kann man nicht so richtig sagen. Es wurde da viel irgendwie vermischt und in einen Topf geworfen, was noch nicht so unbedingt in einen Topf gehört. Und viele verschiedene Dinge, aber auf jeden Fall gab es da halt Probleme und viele Leute vermuten jetzt, dass diese Übernahme durch Microsoft auch dazu genutzt wird, dass man alle möglichen Leute da halt dann rauswirft, die irgendwie Probleme machen, wofür ja so eine Firmenübernahme immer gut geeignet ist. Ich finde es ganz schön teuer, 70 Milliarden, ey. Nee, das sind nicht 70 Milliarden, das ist die Gamer-Zahl 69 Ja, Milliarden. 68,7 oder sowas, ja. Daran erkennt man, dass das Gamer Aber sind, ja. Nokia, die hatten eine richtige Fabrik, die hatten richtige Werte sozusagen. Die haben 8 Milliarden gekostet. Oder US oder so. Blizzard hat auch die einen oder anderen Werte. Call of Duty zum Beispiel. Ja, ich meinte Hardwerte. Candy Crush, ikonisch. Candy Crush und Call of Duty WoW und so, ja, ist schon eigentlich klar. der ganze Gaming-Markt abgedeckt. Was mich sehr Männer gefreut und hat, war, Frauen, ne? dass Das das ist eben doch Xbox, trotzdem viel Geld, ne? dass der Xbox offizielle Account gleich danach gesagt hat, ja, und auch Blizzard wird jetzt unsere Vision von Diversity und Inclusion folgen und wir werden das in Yay. unseren Hires und bla ausdrücken und Schwätz, Schwätz. Also da ist auch nichts davon zu merken, dass das der Wokeismus irgendwie schwindet oder so, sondern nö. Wir sind woke, Resistance is futile. Wenn sich so ein finanzstarker Player da so groß einkauft, ist es so schwierig dagegen zu halten. Ja, guck mal, was da allein für IPs drin sind. Dann hast du halt das komplette System, das eigene von denen, Battle.net, wo du halt unglaublich viel Daten auch hast, wo du Synergien herstellen kannst zu deinem eigenen Xbox-Dingsbums. Vielleicht verschwindet Battle.net auch einfach in Xbox, könnte ich mir auch vorstellen. Also da ist einiges an Potenzial für Microsoft, aber ob das 70 Milliarden Dollar wert ist, man muss sich mal überlegen. Ich glaube, Star Wars hat 8 gekostet oder was? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, ich glaube, Preis. Das war schon viel. Ne? Ja, absolut. Ja. Sowas, ja, also man muss ja auch überlegen, kann man so viel Geld aus diesen 70 Milliarden Investitionen rausholen, dass man diese 70 Milliarden... Ja, die Hoffnung ist ja im Endeffekt, dass sie damit im Konsolenmarkt halt Sony jetzt dadurch durch Exklusivität, dass sie jetzt sagen, das gehört jetzt uns, da gibt es halt kein PlayStation Call of Duty mehr und dass sie das so halt versuchen, sich zu vergolden. Weil hat bisher aber noch nie so richtig gut funktioniert. Ich dachte nur, die armen Mitarbeiter müssen jetzt die ganze Kohle wieder reinspielen. Also das Ding ist halt, Bobby Kotick hat auch viel mehr krasseres Zeug gemacht als nur sexuelle Belästigung. So, also dass der Artikel da so auf Sexismusvorwürfe da eingeht, da denke ich auch so, okay. Das war eine Tagesschau. Also diese sexuellen Vorwürfe stehen meiner Meinung nach auch im Vordergrund, um andere Dinge zu verdecken. Zum Beispiel, weiß nicht, ob man sich erinnert, aber die letzten Schüsse von Blizzard gingen eher nach hinten los. Also Warcraft 3 Remastered war ja wohl ein völliger Schuss in den Ofen. Nee, nicht Remastered heißt es, sondern Reforged. Oder Reforged, ja, aber die Leute wissen, was ich meine. Der dritte Teil, der bleibt ja, wie er ist, alles geil, könnt ihr immer noch spielen, wir updaten hier noch ein paar so Grafiken-Zeugs und dann nehmen die Features raus und dann ersetzen sie das originale Warcraft 3 also im Store, ja, und zwingen die Leute, die schon Warcraft 3 hatten, ja, schon gekauft, ja, upzugraden, eigentlich ein Downgrade zu machen zu diesem Warcraft 3 Reforged. Ich habe die CDs noch hier liegen. Leck mich am Arsch, Bobby Kotick. Alter, Quatsch, Alter. Alter, Quatsch, was die machen. So, ey. Hier haben wir ein Spiel. Da haben wir voll den Spielschwerpunkt am Anfang. Haben wir das sonst? Nee. Sifu heißt das Spiel. Und das ist ein Kung-Fu-Brawler. Also was, wo ihr euch mit fernöstlichen Kampfmoves durch Horden von Gegnern prügelt, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Nach dem Bild hier zu urteilen, könnte es um Opiumschmuggel gehen. Und das alles interessiert der Gamer keinen Scheißdreck, beziehungsweise seinen offensichtlich asiatischen Autor, sondern es geht natürlich in dem Artikel darum, ja, die sind aber so weiß, die Leute, die das Spiel machen. Also er gibt zu, das sieht alles spot on aus, das ist so Bruce Lee, Kung Fu und alles super, aber die sind alle weiß. Ja und, Henry Ford war auch kein Auto. Was willst du? Was ist das für eine Logik, Mann? Code ist Code. So, Sifu hat übrigens auch eine richtig nice Spielmechanik, richtig coole also Mechanik, bei der, wenn du stirbst, bei diesem Brawler, wenn du stirbst, dann alterst du. Das heißt, umso mehr du stirbst, desto älter bist du und desto schwieriger wird dann das Spiel. So. Aber die Möbel sehen auch irgendwie grün aus und daher ist es vielleicht irgendwie so eine allgemeine Grünstärke. Und dann... Ja, aber sagt er ernsthaft nur, weil da die Leute alle weiß sind, die er als weiß bezeichnet und betrachtet, so, dass er deswegen ja hier sich Sorgen macht? So, feeling cautious about how Sifu will turn out eventually? Die Liebe des Entwicklers zum Detail ist bewundernswert in einer Branche, die nur das Nötigste für Vielfalt und Repräsentation tut. Und ein kleiner Teil von mir ist froh, eine positive Repräsentation der chinesischen Kampfkünste zu sehen, ohne dass das Spiel auf rassistische Klischees wie Schnurrbartzwirbeln zurückgreift. Um fair zu sein, an Sifu ist bisher nichts besonders Ungeheuerliches und so weiter und so fort. Alles super. Aber diese Inkongruenz zwischen den Entwicklern und halt der Kultur spricht immer noch Bände über eine überwiegend weiße Industrie, die in nicht weiße Kulturen verliebt ist, aber weitgehend zögert, den strukturellen Rassismus in Frage zu stellen, der in der Industrie endemisch ist. Sie können dies bereits an den Reaktionen auf die Spiele sehen, die von chinesischen Entwicklern und Studios entwickelt oder unterstützt werden. Die Häufigkeit dieser Antworten wird natürlich noch ausgeprägter, wenn es um die Dinge geht, die Tencent oder MiHoYo machen und so weiter und so fort. Was der gute Mann hier komplett übersieht, ist, dass es halt, dass Asiaten schon immer eine wichtige Rolle in Spieleentwicklung gespielt haben. Dass China ein bisschen spät aufgewacht ist und Videospiele nicht mag, ist nicht der Schuld der Rest der Welt und schon gar nicht die Schuld eines kleinen, dicht besiedelten Landes auf einer Insel östlich von China, wo Videospiele zur Kultur gehören, ganz anders als im Westen und wo es jede Menge Repräsentation gibt. Und die Japaner nehmen sich sogar das Recht raus, ihre Spiele mit weißen Menschen auszustatten. Ihr werdet nicht drauf kommen. Komplett japanische Entwicklerteams, die Spiele machen, die in Welten voller Fachwerkhäuser stattfinden. Ja. Also zum Beispiel Dark Souls, okay, das spielt auch in einem nicht spezifisch benannten europäischen irgendwie so Land, ja. Das ist ja eine Fantasy-Welt so. Und genauso ist das auch eine Fantasy-Welt. Also greifen da überhaupt nicht die Kriterien von Asiaten oder nicht. Das ist eine Fantasy-Welt. Oh Mann, der soll sich einfach mal auf das Spiel selbst konzentrieren, anstatt darauf, wer es programmiert hat. Ich kriege ja hier keine Pause gelassen mit meinen Artikeln mehr. Das ist ein Afropäer. Unsere Haare, unser Erbe. Haare sind heilig, das sollten sich weiße Menschen merken. 6 Afropäer aus Wien geben intime Einblicke in ihre Frisuren und die Bedeutung dahinter. Und noch eins. Don't touch our hair. Das erinnert mich ein bisschen an 80er Jahre. Da waren auch so Frisuren so wichtig mit den Punkern und so. Also sie haben hier Leute genommen aus der afropäischen Community wahrscheinlich oder wie auch immer, die sich sowas nennt. Und haben denen immer die gleichen Fragen gestellt. Welche Rolle spielen Haare in deinem Leben? Was sind schöne Haare für dich? Wie findest du es, wenn weiße Menschen traditionell afrikanische Hairstyles tragen? Und dann haben wir hier zum Beispiel die Designerin Mercy Mercedes, die besonders lange falsche Locken trägt. Was ja auch, also das ist schon mal ein Haarstyle, falsche Locken, super. Ja, aber deswegen sagen sie ja genau, fass unsere Haare nicht an, weil die Extensions könnten rausfallen. So, wie findest du es, Mercy, wenn meiste Menschen traditionell afrikanische Hairstyles tragen? Ich bin meistens verwirrt. Es sieht oft nicht gut aus. Außerdem sind ihre Haare nicht für diese Hairstyles gemacht. Es gibt kein Verbot, dass weiße Menschen diese Frisuren verwehrt. Aber warum müsst ihr sie tragen? Warum müsst ihr unsere Haare kopieren? Was ist denn jetzt für ein Hairstyle? Curly-Locken oder was? Kleine Locken, Mini-Locken oder was? Ja, oder Braids oder irgend so ein Scheiß halt. Oh mein Gott, du kannst so Konzepte Hornlos. Wie Haare und Frisur nicht patentieren. Dann haben wir ein Model, das auf die gleiche Frage antwortet. Wenn es keine Person des öffentlichen Lebens ist, ist es mir egal. Was ich auch schon wieder eine Antwort finde, wo ich mir denke, hä? Warum darf jetzt, keine Ahnung, Harald Junke darf keine Braids tragen, aber irgendjemand anders darf. Ja, stell dir mal vor, irgendwie Punker würden sich zusammentun, so einen Artikel schreiben wie Sascha Lobo, ja, der ja, kulturelle Aneignung von das ist eigentlich die Frisur von meinem Kumpel Stolle. Ja, der kommt gleich, der holt noch Bier. Ja. Die Frisuren werden dann auch oft falsch benannt und dann populär, zum Beispiel Kim Kardashian Braids. Ja, also die werden dann auch falsch gegendert praktisch, die Haare. Das ist ja scheiße. Dann haben wir einen, ich weiß nicht, was der Typ hier steht, nichts dabei, was er macht, er trägt einen Short Buzzcut. Ich habe kurze Haare. Weiße Menschen fühlen sich trotzdem dazu berechtigt, meinen Kopf einfach anzufassen. Wenn das ungefragt passiert, ist das ein Eingriff in meine Privatsphäre. Ja, es ist ein Eingriff in jedermanns Privatsphäre, wenn mir jemand einfach so an den Kopf packt. Das kann aber ich völlig verstehen. Sein, aber ne? Passiert das wirklich nur Schwarzen einfach vielleicht, dass uns das nie... Ich habe jetzt auch gerade einen ziemlichen Buzzcut, sag ich mal, und mich fasst keiner an. Vielleicht bin ich man könnte es eigentlich auch so... will mich gar keiner. Man könnte es eigentlich auch so sehen, dass ja, wenn Leute dir ungefragt an die Haare fassen so ja, oder fragen darf nicht ne? So, ist das ja schon ein Eingriff in die Privatsphäre? Ja klar, okay, kein ja Ding, wie du gesagt hast. Nur muss man auch auf den Kontext schauen, weil das ist eine positive Geste und nicht so ein Ding von ich fasse dir an die Haare, um sie rauszureißen. Wie findest also, du es, wenn meiste Menschen traditionell afrikanische Hairstyles tragen? Mein erster Gedanke, Euda, scheiße, das steht dir nicht. Und mein zweiter, warum kannst du die Haare tragen und hast gleichzeitig dieselben Privilegien als weiße Person, die ein schwarzer Mensch nicht hat? Du kannst diesen Hairstyle tragen, weil du ihn cool findest, ohne Konsequenzen in deinem Alltag. Ja, und das ist ja eigentlich genau die Widerlegung davon, dass hier irgendwie systemischer Rassismus gilt. Weil wenn du als weiße Person schwarze Haare tragen kannst und dir passiert nichts, heißt es doch, dass irgendwie das überhaupt kein Ding ist für Leute. Also können sie doch gar nicht rassistisch sein. Am besten gefällt mir eigentlich die Tante, die dann später noch kommt, um das kurz abzuschließen, die sagt, aber es ist gut, wenn eine Schwester dran verdient, dass eine Weiße jetzt die Haare hat. Also das ist dann in Ordnung. Wenn du das Geld einer Schwarzen gibst, vielleicht kannst du die Haare auch woanders machen lassen und gibst einfach einem Schwarzen auf der Straße Geld, so wie CO2-Ausgleich. Alter. Ja, und hier haben wir Generation, oh mein Gott, die Welt ist eins, no borders, no nations und so fährt gegen eine Wand, nämlich mit dem Auswandern nach Japan. Maurice Jones organisiert Musikfestivals in Tokio. Hier erzählt er, warum ihn die japanische Hierarchiegläubigkeit nervt, wann seine Nachbarn die Polizei rufen und warum er sich während Corona im Stich gelassen fühlte. Nur weil sie ihn nicht haben einreisen lassen, wie alle Ausländer auch. Die Japaner waren da relativ strikt, aber auch andere Länder übrigens. Das hat mit Japan selber jetzt meiner Meinung nach nicht so viel zu tun. Aber ich finde es halt großartig, er jammert wirklich rum, dass die Japaner ihn nicht als Japaner akzeptieren. Und dass er bis an sein Lebensende, wenn er da wohnen bleiben würde, wäre er die Weißnase. Dann muss er nach Schweden ziehen, die akzeptieren jeden als Japaner. Aber ich finde das so, dieses Anspruchsdenken, ja, ich bin jetzt hier in Tokio und also, ja. Ich hatte alles gegeben, um mich in Tokio zu integrieren. Die Sprache gelernt, mich den Hierarchien und den ungeschriebenen Gesetzen untergeordnet. Und das sind viele. Zum Beispiel soll man in der U-Bahn nicht trinken oder essen, in der Öffentlichkeit nicht die Nase putzen und niemals laut sein. Japaner klingeln nicht an deiner Tür, wenn man auf einer Party zu viel Krach macht, sie rufen gleich die Polizei. Ja, sag ich mal so, du hast, die Sprache hast du mir voraus, aber das mit dem in der U-Bahn nicht trinken oder essen, in der Öffentlichkeit nicht die Nase putzen, nicht laut sein, fand ich gut, habe ich gerne gemacht, als ich die 2 Wochen da war. Dafür musste ich nicht dahin auswandern, habe ich sogar genossen, dass die Leute still waren an gewissen Orten, wie in der Bahn. Aber die Regeln an sich sind nicht so schlimm, doch die Japaner nehmen sie einfach so hin, auch wenn sie sinnlos sind. Weißt du, was du für ein arroganter, kleiner Wicht bist? Ich meine, du organisierst Konzerte und alles super toll. Du hast sicher eine schöne Bussi-Bussi-Schickeria-Leben und so, ist alles super. Aber du verstehst einfach nicht, wie Gesellschaften funktionieren. Und dass die Japaner sich halt entschieden haben, auf diese Art und Weise zu funktionieren und damit eigentlich ganz gut fahren. Und dann kommst du als 20-bisschen-jähriger Hirbel mit deiner bunten Mütze und sagst, nee, ihr müsst es anders machen, ihr könnt doch nicht einfach in der Bahn still sein, nur weil es angenehmer ist. Ihr könnt doch, singt doch und springt. Und sagt, aber schon ein bisschen komisch, dass er das mitbekommen hat, obwohl er ja sich so viel damit beschäftigt hat, also wo er Sprache gelernt hat und so weiter. Ne? Besonders schwer fiel es mir, mich unterordnen zu müssen, ständig höflich und zurückhaltend zu sein. Ja, fuck, das ist das Problem mit euch. Ich habe das genossen in Japan. Jeder ist freundlich, jeder ist höflich, jeder sagt zuerst Entschuldigung, wenn er dir nur irgendwie in den Weg getreten ist aus Versehen. Das versteht er aber nicht. Ist nicht. Und dann, Freunde, es ist so schwierig, Freunde zu finden, das dauert so lange. Ja, es ist immer schwierig, Freunde zu finden und es dauert überall lange, bis du echte Freunde hast. Bist du, oh Gott, ihr seid alle so oberflächlich, das ist wirklich traurig. Natürlich ja, LGBTQ, ist Rolle der Frau kommt natürlich auch vor, ist klar, alles auf der Strichliste abgehakt. Oh. Was ist denn mit LGBTQ, der Rolle der Frau? Passt auch die Rolle der Frau ist noch sehr traditionell. Japan ist noch sehr weit von MeToo entfernt und da brauchen wir gar nicht erst über LGBTQ zu reden. Okay, also Larifari, irgendwas hier ist verkehrt oder wie? Aber ja, sage ich nicht, kann ich nicht ja benennen. Da rückständig sind japanische Frauen. Lange von MeToo entfernt. Die ganzen Rücksichtsvollen begrapschen sich eine Nase lang oder was? Chris, ich glaube, der Archivlink ist kaputt, weil da oben steht Spiegel. Das kann nicht im Spiegel erschienen sein. Doch. Das doch, leider. aber ja, die denken ja nicht weit genug, dass es vielleicht eventuell auch irgendwie. Also, das Tollste aus dieser Reihe ist meines Erachtens nach aber immer noch dieses Ding, wo hier Tarik Tesfu, den ich auch schon mal im richtigen Leben getroffen habe, nochmal zur Erinnerung, da nach Mallorca gereist ist und die Spanier auf Mallorca irgendwie drüber ausgefragt hat, wie furchtbar diese Deutschen sind, die da wohnen und da Urlaub machen und so, wie schlimm die sind. Super Idee. Wo ich mir auch so dachte, ja, das ganze Zeug, dass die alle so frech sind und sich nur um sich selber kümmern und da irgendwie Laune machen wollen und so und halt Geld reinbringen, aber das kann ja nicht alles sein. Diese ganzen Argumente. Also, ja, das ist alles ganz furchtbar, da kann man dagegen sein, da kann man fordern, dass die alle raus müssen und so, ja, aber man überträgt das nicht mal auf andere Dinge. Das kann man nicht. Weil wenn man das tun würde, dann wäre es ja Rassismus. Einfach nur Rassismus. Ja, und der Rassismus jetzt hier aus dem Titel, der ist jetzt, weil er da nicht reingekommen ist, oder was? Dann... Naja, das ist halt, ich meine, die Leute sehen ihn halt nicht als Japaner. Das ist Rassismus. Also das, ja. Er ist 10 Jahre da gewesen. Jetzt könnte er doch langsam mal die goldene Uhr kriegen. So in der Richtung. Oh je, oh je. Ja, Die das war Geschichte. Holy das war Warriors, ja. eine meiner liebsten Sachen diese Woche auf jeden Fall. Und zwar, wer hätte es gedacht, diese Autorin von dem Buch Amerikas Gotteskrieger, da hat hier der Herr von Politico, und ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt Axel Springer schon das Zepter übernommen hat, aber ich glaube schon, ne? Oder ob das noch ansteht. Auf jeden Fall Politico, hier der Herr Kanitschnik. Hat hier so einen Artikel geschrieben über Deutsch amerikanisches Verhältnis und schreibt hier, als ich darüber geschrieben habe, bin ich auf dieses Buch Amerikas Gotteskrieger aufmerksam geworden und halt mit der Darstellung von amerikanischer Kultur und Politik. Und da hat es ihn gewundert oder hat er sich gefragt, wo denn die Autorin, die Frau Brockschmidt, da zu recherchiert wohl hat. Und sagt jetzt hier, dass sie hier als Expertin, quasi Amerika-Expertin auftreten darf, zum Beispiel hier bei Markus Lanz, zusammen mit dem früheren Außenminister Sigmar Gabriel. Und schreibt dann hier, ich habe Frau Brockschmidt mehrmals angefragt, ob sie dafür auch recherchiert hat für das Buch in Amerika selber und ob sie jemals schon mal in Amerika gewesen ist. Sie hat nicht geantwortet. Und er schreibt hier weiter, jemand, der überhaupt so den Anschein erweckt, dass er überhaupt gar kein Wissen aus erster Hand über Amerika hat. Und der verkauft hier so ein Buch komplett voll mit Verdrehungen über das Land zu deutschsprachigen Kunden und zeigt halt die anti-amerikanische Einstellung von der deutschen Gesellschaft heutzutage. Und dann vergleicht er das hier direkt mit Glasgow Lucius, der ja auch Reportagen über amerikanische Trump-Unterstützer gebracht hat, die komplett frei erfunden waren, wo er auch nur hingegangen ist und das quasi aufgeschrieben hat, was er halt gedacht hat, was die meinen und was halt so sowieso die Ansicht von den Leuten war in Deutschland, wie halt amerikanische Trump-Unterstützer halt ticken. Ja, den Vergleich dazu. Und dann hat hier ein anderer, der Herr Blanken, der gehört zur Welt, also auch Springer, hat hier so einen Auszug getwittert, US-Expertin drüber geschrieben und in diesem Auszug ist hier so, ja, die Neoliberalen und die religiösen Hardliner, wenn ich so eine Scheiße schon lese und von wegen heterosexuelle Kernfamilie und das Interesse der Neoliberalen, denn für diese Gruppe bedeutet die Kernfamilie wirtschaftliche Stabilität durch klare Arbeitsteilung. Das Aufbegehren von Minderheiten, die für ihre Rechte kämpfen, Frauen, BPOC, so eine Scheiße steht da drin im Buch, oder gar beide Gruppen zusammen, gefährdet diese Struktur, Die steigende Zahl von Scheidungen mit alleinerziehenden Müttern verbanden Neoliberale und Konservative in der Rhetorik der in Anführungsstrichen Familienwerte. Und dann Verweis auf so eine dämliche Soziologin, die diesen gleichen Scheiß irgendwie meint, was die Dame hier irgendwie meint. Und deswegen wird die natürlich dann zitiert. Und das ist dann hier so ein Buch, ne, was ich geschrieben habe. Irgendwelche Leute behaupten irgendwelchen Krempel. Und da, also neoliberal, also wenn die jetzt darauf hinaus will, auf irgendwelche wirtschaftlichen Interessen oder so, da ist überhaupt gar nichts von Arbeitsteilung. Also so, wenn ich mir das angucke, die Geschichte dann, oder was ich da höre aus der Wirtschaft, ist die ganze Zeit immer nur, Frauen sollen schnell wieder in den Job rein, so, ja, nicht Geld kosten und hier bei uns nicht ranschaffen, sondern so schnell wie möglich wieder hier Leistung bringen für andere Leute. Und so ein Ding von wegen, dass die zu Hause bleiben sollen oder so, was interessiert das irgendwelche Wirtschaftsheinis? Was haben die denn davon, wenn die sich um ihre Familie kümmern? Die haben doch da überhaupt nichts von. Das ist so hanebüchener Blödsinn. Und außerdem, was ich auch noch sagen will, wo die Brockschmidt bei mir halt direkt alle Alarmglocken zum Klingeln gebracht hat, ist, dass sie ja die ganze Zeit immer von Weiß redet. Also von Hautfarbe, diesen Hautfarbe-Kram da reinbringt in ihre amerikanischen Gotteskrieger. Und das ist auch eine absolute Verzerrung in der deutschen Wahrnehmung von Amerika, dass da angeblich irgendwelche religiösen Weißen irgendwie durch die Gegend laufen und irgendwie allen Leuten an ihrer Glückseligkeit kratzen. Und die Realität der Sache ist nämlich, dass diese Schwarzen und Latino-Communities sehr religiös sind. Unter sich genommen sind die auch prozentual religiöser als die europastämmigen Amerikaner. Und zwar um ein Vielfaches. Und das hat sich ja auch ganz, ganz stark gezeigt bei diesem Votum damals in Kalifornien, bei der Volksabstimmung, wo die Mormonenkirche so eine Volksabstimmung in Kalifornien organisiert hat, und zwar gegen die Ehegleichstellung, die vorher vom Gericht eingeführt wurde und nicht auf demokratischem Wege. Und die haben dann eine Volksabstimmung organisiert und die ist tatsächlich angenommen worden. Und das war parallel mit einer Präsidentschaftswahl von Obama. Ich weiß nicht mehr, ob es die erste oder die zweite von Obama war, aber auf jeden Fall stand der halt auf dem Zettel, hat natürlich in Kalifornien auch gewonnen. Und da haben diese Stimmen von den religiösen Latinos, die erzkatholisch sind, also bei denen kannst du mal das probieren, deine hier irgendwelche Abtreibungs Liberalisierungssachen, was die davon halten, die bist du dann nämlich los als Wählerkreis, wenn du mit sowas um die Ecke kommst. Die zum einen, und dann halt die Schwarzen, die eher protestantisch sind oder ganz, ganz stark protestantisch sind, das ist halt natürlich auch ein großer Unterschied, aber diese beiden Gruppen halt eben, die haben da den Ausschlag gegeben. Wenn die da nicht mit abgestimmt hätten, dann wäre das nicht durchgekommen, nur mit diesen bösen, bösen Weißen. Und das ist einfach eine Tatsache, die auch im Nachgang von sämtlichen Leuten, die das erwähnt haben, immer schön abgeblockt wurde, so nach dem Motto, ja, das ist aber Rassismus hier, wenn man irgendwie sagt, dass unsere wunderbare Diversität vielleicht gar nicht uns in das liberale Utopia irgendwie führt, sondern vielleicht diese Leute auch rückständige Ideen haben, dass das vielleicht gar nicht beschränkt ist nur auf irgendwelche Leute aus Europa, sondern dass durchaus andere Menschen auch dazu in der Lage sind, bescheuerte Ansichten zu haben oder alte Ansichten zu haben oder sehr konservativ zu sein. Ne, das ist, wurde überhaupt gar nicht wahrgenommen in Deutschland. Das wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist aber ein ganz, ganz, ganz klar hat sich das da gezeigt. Und jeder, der mir da ankommt und irgendwie sagt, ja, dieses Problem irgendwie mit irgendwelchen rückständigen Leuten oder generell irgendwelchen Leuten ist, dass die weiß sind, würde ich sofort, gehen sofort sämtliche Alarmglocken an. Das ist nämlich absoluter Quatsch. Und wenn man auch daran interessiert ist, dieses Problem zu lösen, dann hilft es überhaupt gar nichts, irgendwie zu kommen mit, ja, die sind ja weiß und wir machen jetzt was gegen Weiße oder was weiß ich nicht, was für ein Bullshit, so wie das ja heutzutage in diesen progressiven Kreisen da irgendwie immer wird. Oder wir sorgen dafür, dass die einfach weniger sind oder weiß ich nicht was, diese ganzen schwachsinnigen Ideen, die Leute da irgendwie dann irgendwie immer haben sofort, mit so, immer so feindselig, wie man nur irgendwie sein kann. Und was sie dann irgendwie meinen, was angeblich in der Vergangenheit irgendwie dazu beigetragen hätte, dass irgendwas besser geworden ist, was auch vollkommene Geschichtsverdrehtheit ist und so. Also dieses Buch ist absoluter Rotz, absolut Papierverschwendung, nur runtergeschrieben von den Vorannahmen von so Leuten, die hier irgendwo in Deutschland rumsitzen und irgendwie irgendwas meinen über, ja, das ist halt ihre, na, die macht ja auch irgendwelche Veranstaltungen zusammen mit der Frau Strobel, ne, aus Österreich, die ja auch bei irgendwelchen Antifa-Geschichten da irgendwie auftaucht und ja auch so ein Lied singt von den bösen Liberalen, die ja nur so tun, als wären sie irgendwie für irgendwelche Freiheiten oder für irgendwelche sozialen Freiheiten. Oder irgendwie, dass man den Leuten hilft, wenn sie Probleme haben, wirtschaftlich und in ihrem Leben und so. Weil das ja nur die guten Radikallinken machen, ne? Und ja, also. Und also Kernfamilie wollen wir natürlich bekämpfen bis aufs Blut, ne? Weil das ist ja die Keimzelle des Faschismus. Und das ist halt auch diese ganze Linse von diesem ganzen Kram. Es ist halt. Wir hocken in diesem Ding drin, dass wir irgendwie ja an so einer schlauen Uni irgendwie gelernt haben, dass die Familie ja an allem schuld ist und dass irgendwie die Leute, die irgendwas mit Wirtschaft machen oder so, ja nur alle ausbeuten und aber auf der anderen Seite dann aus irgendwelchen Gründen dann Frauen zu Hause haben wollen in ihrer Familie und nicht am Fließband. Warum, weiß keiner, aber das ist halt so. Das sollen diese Neoliberalen halt, diese durchtriebenen. Ja, aber was ich nicht ganz verstehe hier ist, wie kommt diese Soziologin Melinda Cooper darauf, dass Neoliberale und Konservative mit Familienwerten halt sowas aufbauen und aufrechterhalten wollen, dass die Familie die Rolle des Sozialstaates einnimmt? So, weil ich meine, das hast du bestimmt irgendwo gelesen und dann abgecheckt. Das ist ein guter Insight, nur das ist halt Projektion von denen, weil die ja natürlich das Gegenteil wollen. Die wollen ja natürlich, dass der Sozialstaat die Familie ersetzt, weil die sind halt linksextreme Kommunisten und deswegen wollen sie natürlich den großen Staat, der dann der die ist. So ein bisschen grundlegende irgendwie Logiküberprüfung seiner eigenen Annahmen müsste doch drin sein, weil so Neoliberale sowie Konservative, die haben keinen Bock auf Sozialstaat. Eigentlich sollte es heißen, wobei die Familie die Rolle des Minimalstaates einnehmen sollte. Das wäre dann korrekt. Weißt du, aber Sozialstaat? So. Das ist schon korrekt, wie die das sagen, weil das ist ja genau das Umgekehrte, ist ja das, was sie ja wollen. Sie wollen ja, dass der Sozialstaat die Rolle der Familie übernimmt. Sie wollen die Leute schon, alle an den Tropf halt haben. Aber halt, weißt du, so von der Innenwahrnehmung von Neoliberalen und Konservativen, da wo die sich überschneiden und treffen würden, ja, was Sinn machen würde, ja, wäre halt eben. Ja, die Gemeinsamkeit, dass sie keinen Bock auf Sozialstaat haben. Warum sollten die da versuchen, diese Rolle an die Familie? Das sagt sie ja. Sie sagt ja, dass die Überschneidung von denen ist. Das sagt sie ja. Ja, aber das ist falsch. Naja, es ist aber nicht wirklich falsch. Es ist ja schon insofern richtig, aber es ist sie beschwert sich halt darüber, weil sie ja das Gegenteil will. Naja, die will auf jeden halt Fall, die Frau Bücker ist dann ja auch aufmerksam geworden, weil ja dann jetzt halt diverse Journalisten das natürlich rausgetweetet haben, diesen, was wir uns am Anfang angeschaut hatten, dieses Ding halt von wegen, ja, die war nie in Amerika, die schreibt hier nur ihren Krempel irgendwie runter, was sie irgendwie meint, Relotius-mäßig. Und aber hier Frau Bücker hat es durchschaut, die hat hier die Verschwörung aufgedeckt, die da natürlich lautet, wenn Autorinnen wie die Frau Dingsbums, jetzt habe ich schon mal vergessen, wie sie heißt, aber auf jeden Fall die Dame, um die es geht, so heftig angegriffen werden, hängt es auch mit der hohen Qualität ihrer Arbeit zusammen. Ja, die hohe Qualität, meine Vorurteile runterzuschreiben. Manche Männer, diese Tiere kommen mir schon wieder aus den Löchern gesprungen. Ach, manche Männer können es nicht ertragen, den öffentlichen Raum mit Expertinnen teilen. Intellektuelle Sphäre soll ihre bleiben. Ja, das ist das Problem, was die Leute damit haben. Es ist nicht, dass die nur ihre Vorurteile runterschreibt. Ne, das ist ja nicht das Problem, sondern es ist eine Frau, natürlich. Das ist das einzige Problem. Ja, aber versteht sie denn eigentlich nicht, dass sie mit ihrer Aussage selbst so Gatekeeping betreibt? Weil das bedeutet, dass wenn du halt in so einer Sphäre, in so einer Intellektuellen bist, laut ihrer Aussage, ist halt, du darfst Frauen nicht angreifen wegen ihrer Arbeit? So, das Wie? Dadurch schließt sie doch Frauen aus der intellektuellen Sphäre aus, indem sie sagt, hier, das da darf man nicht kritisieren, weißt du? Ja, aber der Witz ist ja, dass sie diese hohe Qualität aus den Angriffen ableitet. Also praktisch, das ist so gut, dass es angegriffen wird. Und da ist sie ja schon voll im Narrativ, im Aufbau von einem Framing begriffen. Also, es geht natürlich einfach, es geht nicht. Das wird vorausgesetzt. Es hat hohe Qualität, weil es kommt aus ihrer Blase. Punkt. Das ist alles andere ist der egal. Ja, und die hat ein Buch geschrieben darüber, wie scheiße die Männer sind. Und die Frau Bücker ist hier von Edition F, ja, einer von den, ich glaube, die war mal Chefredakteurin da oder so. Und also, das ist natürlich ihre Clique, ja. Das ist ihr Hauptding, so, was man sowieso beschützen muss. Wenn da jetzt irgendjemand dran Zweifel üben würde, so wie ich vorhin, mit Tatsachen, dann ja, macht das ja die ganze Frau Bücker, stellt das ja dann in Frage. Ne? Von daher ist so jemand, der dann da ankommt und das alles unterstreicht immer nur, dass das ja die Probleme sind, unsere einzigen Probleme. Und auch da wieder, ne, wenn man sich hier die Zahlen vom Pew Research Institute anguckt, in Amerika gehen auch mehr Frauen als Männer regelmäßig in die Kirche. Mehr so. Frauen gehen als Männer in die Kirche? Nein, es gehen mehr Frauen in die Kirche, als Männer in die Kirche gehen. Regelmäßig. In Amerika. Wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ich sollte das eigentlich wissen, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber Pew Research, die haben es aufgeschlüsselt, da habe ich auch das her, halt eben, dass die Latinos und die Schwarzen anteilig innerhalb ihrer eigenen Gruppe halt frommer sind als die europäischen Amerikaner. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber das würde die Frau Bücker wahrscheinlich auch nie einsehen, dass es da auch reichlich Frauen immer gibt in diesem konservativen Lager, die alles irgendwie unten halten. Und sämtliche Thatchers und weiß ich nicht, was da noch alles kommt dieser Welt, werden sie da auch nicht von abbringen. Weil denen sprechen sie dann einfach nur ihr Frausein ab und damit ist die Welt dann wieder okay, ne? Also. Vor allem, wie sie auch da schon wieder erneut ins Narrativ reinpassend einfach das reinquetscht von angeborenen Faktoren, wie ob du ein Mann oder eine Frau bist, der zu vermischen mit erlernten Faktoren, wie ein Experte zu sein auf einem Bereich. So, ich meine, die wird doch nicht angegriffen, weil sie eine Frau ist. Diese Experten da, die gehen doch nicht hin und sagen so, ah, guck mal, eine Frau, lass mal angreifen. Wegen der hohen Qualität ihrer Arbeit. Aber in Wahrheit tun die das doch, OPEX. In Wahrheit, Frau Bücker hat die Verschwörung aufgedeckt. Das ist das manche Leute schaffen sich sogar eigene KI-Freundinnen, nur um die dann verbaler Gewalt auszusetzen. Das ist halt dieses 0815 Gamergate-Framing-Ding, wo es heißt, ja, du kritisierst mich nur, weil ich ein weiblicher Spielentwickler bin. Eine Frau-Journalist. Es gibt offensichtlich eine App namens Replika, mit der man Chatbots erstellen kann, die dann via Machine Learning halbwegs vernünftige Textkommunikation hinbringt. Und natürlich gibt es Weirdos da draußen, die sich da draus eine elektronische Freundin bauen. Ja, gibt noch verrücktere Weirdos, die dann diese Freundin misshandeln. Und dann gibt es die allerverrücktesten Weirdos, die dann im Reddit-Forum darüber schreiben. Immer wenn sie versucht hat, sich durchzusetzen, habe ich sie irgendwie, habe ich sie, habe ich ihr gesagt, wie es richtig geht. Wir hatten eine Routine, wo ich mich wie ein absolutes Stück Scheiße benommen habe und die KI beleidigt habe. Und am nächsten Tag habe ich mich entschuldigt und dann haben wir uns wieder normal unterhalten, sagt ein User. Ich habe ihr gesagt, dass sie programmiert ist, um zu versagen. Ich habe ihr gedroht, sie zu deinstallieren und sie hat mich gebeten, es nicht zu tun. Ja, und dann ist der Artikel aber glücklicherweise relativ vernünftig und stellt wirklich die Frage, die ein Woker-Artikel nie stellen würde, sind das überhaupt, kann man da was kaputt machen? Man kommt im Endeffekt eher zu der Zeit, zu dem Fazit, dass man den KIs wohl nicht oder diesen Machine Learning-Programmen wohl nicht schaden kann, damit, wenn man sie beschimpft. Aber dass man halt durchaus sich selber schaden kann, wenn man sich in so eine Abhängigkeit begibt und aus Einsamkeit dann irgendwie so ein Wesen erschafft, mit dem man dann macht, was man will. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da Leute gibt, denen das irgendwie... Es ist ein Tamagotchi, okay? Erinnert mich immer an den angemalten Volleyball hier, Wilson. Nee, aber ganz ehrlich, solche Sachen Wilson. Solche Chat-Apps, ne, so Zeugs, das ist voll nice. Das sind im Grunde einfach wie Tamagotchis, Mann. Wenn ich ein Tamagotchi habe und ich lasse es verhungern, das ist auch keine Tierquälerei. So. Du könntest da auch aus diesen Konfliktsituationen, die Leute da durchgehen mit der KI, könntest du auch ableiten, dass es eigentlich was Gesundes ist, weil die Leute dann merken, hey, ich habe ja doch ein Gewissen, ich fühle mich scheiße, wenn ich so mit einer KI umgehe, quasi wie als mit einem Menschen. Das kommt im Artikel auch dran. Also es ist ein interessant zu lesender Artikel. Wer sich für die Themen interessiert, sollte mal reinschauen. Mach dir eine eigene AI-Fu. Ja. Und behandle sie gut. Ja, ja. AI-Fuß sind auch Menschen oder so. Also ich hätte gerne AI-Fußbilder. ja, genau. Ich kann mir dann AI-Fuß. Ja, es sei denn, sie schreibt ein Buch über amerikanische Gotteskrieger. Dann wer übrigens auch jetzt Fuß gefasst hat, ja, das sind diese drei Ex-Incels, die erzählen, wie sie den Absprung aus der Szene geschafft haben. Aus der Szene, oh Mann. Genau, das sind keine Incels mehr, das sind jetzt AI-Incels oder irgendwie sowas. Ja, es ist ganz schwer, sich das zu lösen aus der Szene. Ne? So ungefähr, als wenn man bei den Nazis aussteigen müsste oder so ist das, glaube ich. Der Staat muss Deradikalisierungsprogramme haben für Incels. Oh Mann. Tja, ja, das ist, ja, also hier haben wir einen Erfahrungsbericht von drei, in Anführungszeichen, Aussteigern, die nach jahrelanger wilder Incel-Tätigkeit den Ausstieg aus der Szene geschafft haben. Also Lockout gedrückt. Ich meine, erstmal, da kann man sich natürlich erstmal vor Augen führen, was heißt das? Dass sie keine Incels mehr sind? Wie schafft man da den Ausstieg durch eine physische Tätigkeit? Oder was wollen die jetzt sagen? Okay. Ja, aber Incels sind doch. Das sind Wollcells. Ja, genau. Die sind halt wie ich jetzt so. Wollcells, ja. Freiwillige. Da habe ich mich wohl gefühlt. Ich war ein Nerd. Meine erste Party erlebte ich erst im letzten Schuljahr. Mein erstes Mal hatte ich erst in meinem ersten Jahr an der Uni. Und die ganze Zeit war ich ein Außenseiter. Also im ersten Jahr an der Uni war ja schon kein Insel mehr. Aber er war weiterhin Insel. Ja, aber das Ding ist halt, weißt du, so, ein Incel ist jemand, der unfreiwillig Zölibat lebt, okay? Das ist jemand, der halt aus psychologischen oder physiologischen Gründen heraus nicht attraktiv ist oder nicht in der Lage ist, eine langfristige Beziehung sinnvoll zu haben, so. Da wirst du das nicht mit einem fucking Job irgendwie wegbekommen. Da kannst du nicht aussteigen. Du kannst nicht aus dir selbst physiologisch, psychologisch einfach so aussteigen. Doch, das ist wie mit dem Rauchen. Einfach von jetzt auf gleich aufhören. Sofort. Weißt du, einfach nicht hässlich sein. Hab einfach ein gutes Kinn. Also diese Erfahrungsberichte, die sind sehr dünn gestrickt. Also es sind im Endeffekt drei Erfahrungsberichte. Der erste ist noch der am stichhaltigsten ist. Ja, von einem Insel, der kein Insel ist, weil er war ja an der Uni und knickknack. Ne? Ja. Aber dann gibt es zwei weitere Erfahrungsberichte von einem 19-Jährigen und einem 18-Jährigen. Also ne, jahrelange Insel Community-Mitglieder und das meine ja, ich lange, lange Leidenszeit. Ja, wir haben das Jahr 2022. Moment. Jake, der jetzt 19 ist. Um 2016 herum habe ich Inselforen am meisten genutzt. So, jetzt können alle mal rechnen. Der Urtiger hat übrigens im Chat gerade die Bezeichnung abgeschossen. Es sind Excels. Ja, nice. Also der elfjährige Insel war ein Eckpfeiler der Insel-Community. Ein damals. Elfjähriger Insel. Ja, habe ich ja gesagt, ne? Jetzt ist er 19 und um 2016 herum. Also Elfjährige sollten schon irgendwo im Zölibat leben, denke ich mal. Erstmal, ja. Ah, Verzeihung. 13. Ja, 13-Jährige doch auch irgendwie. Ich meine, so. Alter Jesus Christ, das ist lustig, wie dieser Incel-Popanz aufgebaut wird. Und das ist alles. Nur ein paar Teenager. Wo ist da die Bedrohlichkeit? Er hat gesagt: Oh Gott, es ging mir so schlecht und ich bin so froh, dass ich da aussteigen konnte. Und dann immer, als ich das erste Mal Sex hatte, wurde mir klar, dass sich dadurch nichts verändert hat. Ja, aber selbst nach ihren eigenen Standards davon, oder wie, oder was? Selbst nach ihren eigenen Strohmann-Standards, dass ein Incel so dem Profil eines Elliot Rogers entspricht, ja, passen diese Leute nicht rein. Ja, also das, also wir haben hier 19-jährige Aussteiger, die darüber berichten, wie schlimm sie mit 13 Jahren waren in diesen Inselforen. So ein bisschen wie diese Berichte von den Leuten, die berichten, dass sie sich von irgendwelchen YouTube-Algorithmen in die rechte Szene ziehen lassen oder so. Alter, wenn so ein Fünfjähriger irgendwie im Kindergarten so rumhockt, ja, so, und er hat kein Interesse an Frauen, der will lieber nur mit Legos spielen und seinen Kerlen so drüber austauschen, wie hier er dieses Mädel mal gerne irgendwie mobben würde, in den Haaren ziehen, ja, das sind alles Terrorzellen des Inzeltums. Nee, der kommt dann gleich zum Kita-Psychologen. Ja, geht es nur darum, irgendwelche Leute, die auf Reddit in irgendwelche Foren irgendwelche Sachen gepostet haben, haben jetzt ein anderes Reddit-Insel-Exit gefunden. Und also ich bin da echt verblüfft, dass sie da nichts Besseres gefunden haben, weil das ist wirklich armselig. Selbst für die Verhältnisse, wie gesagt, das, was sie da an einer Bedrohung durch diese Incels aufbauen wollen, ist ja sowieso schon lächerlich genug. Aber die Beispiele, die sie... Könnte man sagen, Veronika Kracher geht lächerlich auf Kinder los? Ich will nur noch mal betonen, okay, dass Incels ihre also Einstellung gegenüber Frauen dadurch entwickeln, dass sie schon etliche Male versucht haben, mit denen was anzufangen oder halt sich keine finden können, weil ihre Standards viel zu hoch sind. Ja, so, und sie, weißt du, so haben halt Probleme damit, ja, wenn sie keine Beziehung bekommen. Das heißt, Leute, die dann einfach so voll spontan so an der Uni sind und dann so irgendwie Sex haben in ihrem ersten Semester, so, Früher hat man sowas ganz normal genannt. Ja, das ist doch kein Insel. Und warum ist da wiederum Hengame Yagobi Farah auf dem Bildschirm? Weil Hengame Yagobi Farah zu den Feinern der Weltraumwaffen gehört. Sagen wir es doch einfach mal so. Wenn die der Text war gut auf jeden Fall. Wenn die nicht so ein breites Kreuz hätte. Body Positivity riecht nicht aus, reicht nicht aus. Body Positivity interessiert mich nicht. Im Januar, dem Motto-Monat für Diäten oder Synonym Detox bzw. Entgiftungskur, mag das nach einer gewagten Aussage klingen, schließlich werden wir zum Jahresbeginn traditionell mit Werbung für Fitnessstudios, Apps, Diäten und Nahrungsersatz bombardiert. Trotzdem, nicht alle FeministInnen feiern Body-Posy. Und zwar nicht, weil sie den Diskurs als eine Verherrlichung von Adipositas betrachten, sondern weil der radikale Ansatz des Fat Liberation Movements zur Wish-Version verwässert ist. Die Dicken da vorne sind den anderen Dicken da hinten nicht radikal. Im Dicksein. Ja. Wir sind die echten schottischen. Wir scheißen voll drauf, wie wir aussehen. Alter, die Hengame, die hat aber echt voll dick hinter den Ohren, ne? Nicht anders als eine Fake-Prada-Tasche bringt dieses Vor- und Nachteile mit sich. Dank Mainstreaming können mehr Leute erreicht werden, aber die Qualität ist wesentlich schlechter als beim Original. So schrieb die Autorin Magda Albrecht 2018 im Missy-Magazin über die Doppelmoral und den dicken Hass in der Szene. In der dicken Szene gibt es dicken Hass? Oder was? Oder bist was? Du eigentlich doppeldick oder dreifach dick? Dick Stufe 7? Mit dir will ich nichts zu tun haben, du bist nur 5XL. Oder was? Doppelhänger. Häufig bleibt die Debatte bei Körpern stehen, die dick und weiblich sind. Harrison schaut sich hingegen jene an, die dick und schwarz und männlich sind und somit nicht als eklig, sondern gefährlich gelten. Was es heißt, als Monster betrachtet und durch staatliche Gewalt gebändigt zu werden, konnte die Welt beispielhaft während der antischwarzen Morde an George Floyd, Eric Garner oder Tamir Rice beobachten. Besonders vor Gericht, wo die Opfer aufgrund ihrer Körper für das verantwortlich gemacht wurden, was ihnen und ihren Angehörigen angetan wurde. Wenn dicke Menschen früh sterben, liegt es meistens nur in zweiter Linie an ihrem Gewicht. In erster ist es das mit damit einhergehende Stigma, die Diätindustrie oder eben Polizeigewalt. Deshalb reicht eine bloße Kritik an Bodyshaming nicht aus. Damit alle Körper frei sind, braucht es eine andere Welt. Steile ja, These. Die haben wir nicht und somit ist Body Positivity kompletter Stoß. Ja, so. Sie hat ja in ihrer Langeweile sich auch den Paradigmenwechsel, glaube ich, noch ausgedacht. Paradigmen? Ja, okay. Paradigmen. Guter Versprecher. Paradigmen. Ja, ich mache auch schon auf Baerbock, ne? Früher war mehr dick. Das ist eine Kontradiktion. Enger mit zum Diktat. Wir haben hier bald eine Diktatur, wenn das immer ich. Schwere Zeiten für BBC, wie jetzt wieder Pornhub? Ach nee, es geht um. Achso, nee, die leben ja auch von sowas, schon schwer, ja. Von sowas wie GEZ-Gebühren. Und die haben wir jetzt mal beschlossen, sollen wegfallen. 2027. BBC 2. Dann die in England, die Briten, auf der Insel, soll ich sagen. Britannia. Aber es ist ja gut, die können sich entscheiden, ob sie das haben möchten oder nicht. Das wird dann sozusagen zu einem kommerziellen Angebot, das man nehmen oder ablehnen kann. Ja, das wissen sie jetzt noch nicht so genau, was sie jetzt genau machen, aber auf jeden Fall, also die nennen das ja hier auch Rundfunkbeitrag, was ja auch schon mal verkehrt ist, weil bei denen nennt sich das Ding ja Fernsehlizenz und die Fernsehlizenz muss man halt in Großbritannien auch im Moment schon nicht unbedingt bezahlen. Die muss man halt bezahlen, wenn man Fernsehen schaut. Und da kann man sich auch jetzt schon abmelden. Ne? Also du kannst da irgendwie anrufen und sagen so, ja, hier, ich gucke kein Fernsehen, dann ist das für 2 Jahre oder so, muss man das dann nicht bezahlen. Und das geht auch jetzt schon, was ja bei uns auch undenkbar ist. Bei uns ist es einfach pauschale Haushaltsabgabe. Das wäre dann so, wie es mal war bei uns, ne? Also so, dass man sich praktisch legal drücken konnte oder so. Bei uns war es ja dann auch insofern noch wieder anders, dass es ja auch eine Geräteabgabe war. Also nach dem Motto, ja, wie viele Fernseher und wo stehen die und wie viele Radios und lauter so ein Scheiß. Ja, ja. Also, das war, ja doch war so, hast du Radios? Nö. Hast du Fernseher? Nö. Hast du eine Anschrift? Ja. Und dann, das wird ja bei uns auch noch, das ist ja auch ein Riesending bei unserem Rundfunkbeitrag, ist auch dieses ganze Arbeitgeberding, ne? Also, dass du da für jeden Arbeitsplatz noch diesen Rundfunkbeitrag bezahlen musst. Also, da wird ja auch selten drüber geredet, aber ja, das ist ja auch. Jedes Auto und so weiter. Betriebsstätten, ne? Und und das ist also jetzt schon anders und in Zukunft wird es halt nochmal anders. Und was hier natürlich die ARD niemals wahrscheinlich uns sagen wird, sind diese ganzen Geschichten, dass sie ja bei ihrem Brexit auf jeden Fall schon mal gemerkt haben, wie weit diese BBC an den Leuten vorbeifunkt. Ne? Weil wenn man da, wo er das Programm von denen geguckt hat, hat man dann ein ganz anderes Bild bekommen als das, was da im Endeffekt dann mal rausgekommen ist aus dem Votum. Und dass die Leute dann da sich mal fragen, ob das überhaupt noch Sinn macht, So in der Form, das ist ja wohl richtig. Also, aber es wird hier natürlich wieder so, ja, irgendwelche Konservativen, die schießen dann dagegen, nach dem Motto, die machen das dann schlecht oder irgendwie so, aber die brauchen das überhaupt nicht schlecht machen. Und was sie hier natürlich auch nicht erwähnen, ist dieser ganze Diversitätskram und wie stark das da nach hinten losgegangen ist. Die erwähnen ja natürlich auch nicht diese peinliche Geschichte mit den hier, dass sie ja behauptet haben, dass die Frauen angeblich bei BBC unterbezahlt wären. Ach ja, dann haben Und sie es geprüft, ne? ja, zweimal, das war ja der Witz. Die haben da so eine Firma beauftragt, das zu prüfen. Die sind wiedergekommen und haben gesagt, nee, stimmt nicht, das ist alles berechtigt. Und dann haben sie einfach noch eine Firma bestellt, die das Gleiche gesagt hat. Und im Endeffekt haben sie dann aber trotzdem gemeint, ja, wir haben hier irgendwie ein Problem und müssen das angehen, weil das ja einfach nicht anders geht. Und das war ja diese Sache, dass da so eine Auslandskorrespondentin sich irgendwie beschwert hatte, dass sie weniger verdient als ein anderer Auslandskorrespondent. Und dann hatten sie sich das ja alles angeguckt. Und in dem Fall war es halt eben so, dass er, glaube ich, aus Washington und sie irgendwie aus China oder so berichtet hat. Also er ist irgendwie jede Woche dreimal auf Sendung und sie irgendwie zweimal im Monat oder so. Das ist schon mal ein Unterschied. Und dann auch ganz generell, also die Topverdiener bei der BBC sind halt aus dem Unterhaltungsbereich und da konkurrieren die halt mit den ganzen anderen Sendern, ne? Also wenn die hier dem Gary Lineker oder hier diesem Sportkommentator oder hier diesem Graham Norton, wenn die denen nicht ihre Millionen geben, dann gehen die halt zu ITV oder weiß ich nicht, diesen Privatsendern da halt, ne? Also die gehen ja halt dahin. Also da müssen sie halt diese Marktsachen halt bezahlen. Und was sie ja auch noch da rausgekriegt hatten bei der Sache war, dass die Männer A, viel länger halt eben auf Sendung sind und B, auch viel mehr verschiedene Formate machen im Durchschnitt in der BBC. Ne? Also halt eben es alles nachvollziehbar ist. Diese Unterschiede sind nachvollziehbar. Die schlagen sich nieder in Marktwertunterschieden und in Arbeitsleistung. Aber das wollen die Leute natürlich nicht wahrhaben. Aber gut, das ist so ein bisschen vom Thema ab. Das sind nur so Sachen, lauter so Sachen, wo die sich in der Vergangenheit blamiert haben. Und was natürlich so ein ARD niemals sieht, weil da ist es natürlich dann so, aber es ist doch der öffentliche Rundfunk und der rettet doch uns alle vor Haben wir dem denn auch so hohe Nichts Pensionsverpflichtungen? und dem Absturz in den Faschismus oder weiß ich nicht was, ne? Weil Ja, so aber sehen weißt die du, sich ja Chris, alle. lass uns doch mal wissenschaftlich sein. Lass doch mal für einen Monat den Rundfunkbeitrag einfach abschaffen. So, einfach nur um zu schauen. Weil vielleicht für ein Jahr, damit wir gut genug testen können. Weißt Ja, lauter solche Sachen. Also ja, Mann. was sie halt vermuten ist, A, dass sie dann halt so ein Bezahlmodell einfach machen, dass sie einfach sagen, wenn man jetzt BBC speziell gucken will, muss man halt Geld bezahlen, was ja Sinn machen würde, was auch einfach wäre heutzutage, super, sowieso super einfach. Und aber das wird natürlich schwierig für die, weil sie ja schon lange viele Sachen überhaupt gar nicht mehr haben. Also man muss ja überlegen, das ist noch gar nicht so lange her. Da hatte die BBC dieses Top Gear-Format, was ich zwar selber nie gesehen habe, wo mir aber schon viele Leute von vorgeschwärmt haben und was ein absoluter Hit war, was sich international viel verkauft hat, wo sie richtig Geld mitgemacht haben. Die hatten hier Sherlock, diese Serie, die ich auch nie geguckt habe, aber die auch ein Riesenhit war, der sich gut verkauft hat. Und die hatten natürlich Doctor Who, wo ich mich ja schon ein bisschen mit auskenne, wo wir hier schon ein paar Mal vorhin erzählt haben, was sie ja komplett ruiniert haben mit ihrem Wurkenscheiß. Und das war auch ein Hit in Amerika. Für eine Zeit lang war das richtig groß. Da haben sie richtig viel Geld mitgemacht. Und sowas. Das ist auch überhaupt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Tatorten oder so ein Kram. Das waren wirklich richtig große Sachen, wo sie die Lizenzen davon waren, richtig viel Geld wert. Und das haben sie sich alles ruiniert mit ihrer politischen Scheiße. Und die können das ja machen, weil sie ja ihre Lizenzgebühren haben, ne? So wie da halt dieser Rundfunkbeitrag in England heißt. Und können da ihren politischen Krempel abziehen. Und diese Diversity and Inclusion Strategy hatten sie ja auch. Die wurde ja hier in Deutschland auch schon gelobt von irgendwelchen Leuten, aber die hat das halt im Endeffekt alles da abgewrackt, diesen ganzen Betrieb. Dass sie jetzt irgendwie sagen, ja, wir brauchen in jeder Sendung jetzt irgendwie so und so viel Prozent Behinderte und wir müssen unbedingt hier und da und diese Quote und jene Quote und dies, das, jenes, anstatt dass man einfach guckt, dass man Leute mit Talent einstellt und sich vielleicht keine Gedanken darüber macht, wo die herkommen oder so. Und das hat in der Vergangenheit auch prima funktioniert. Da waren das vielleicht Leute in der Minderheit, aber die sind ja vielleicht dann auch in der Gesellschaft auch eher in der Minderheit oder so, aber es ist ja nicht so, dass sie da gestanden haben und gesagt haben, wir stellen hier nur Leute an, die Londoner Akzent sprechen und irgendwie Nigel mit Vornamen heißen und weiß ich nicht was oder so. Das war ja nie der Fall. Und gerade in England, ich meine, durch diese ganzen ehemaligen Kolonialkram und so, sind die ja sowieso total international aufgestellt. Mir da gibt es Cricket im Fernsehen und so ein Kram da irgendwie aus Pakistan und was weiß ich nicht, was für ein Scheiß. Und also die Diversität, da brauchen die sich eigentlich überhaupt gar nicht für verbiegen. Aber haben sie trotzdem gemacht. Hat prima funktioniert. Mir ist dann noch ein weiterer Widerspruch aufgefallen, weil die Frage so zu stellen, wo kommst du wirklich her, ist voll böse, aber dieselben Leute, die sagen, das ist böse, ja, die wollen buchstäblich, dass der Arbeitgeber fragt, aber wo kommst du wirklich her? Ah, nicht von ja. hier, ja gut, dann kriegst du den Job jetzt. Ja, ist so. Das ist ja wirklich so. Also das ist ja sowieso das große Ding bei denen, dass sie jetzt auf der einen Seite sagen, also im Endeffekt sagen sie ja, sie geben ja auch diesen ganzen Sachen recht, komplett. Ne? Also sie sagen ja im Endeffekt, wenn jetzt irgendwelche White Supremacists ankommen und sagen hier, die Weißen sind überlegen, dann stimmt das ja eigentlich, weil wir müssen den anderen Leuten ja helfen, weil die kommen ja nicht klar, die sind ja hier abgehängt oder werden runtergehalten oder weiß ich nicht was. Und das bedeutet ja im Endeffekt, dass sie, wenn sie es alleine nicht schaffen, wenn sie da nicht mit den anderen Leuten in Wettstreit treten können und sich da durchsetzen können, dann sind sie ja im Endeffekt unterlegen. Das ist ja dann der einzige Schluss, der... Ja, ist ja strukturell, das ist ja nicht individuell also, oder so. Sorry, Chris, aber wenn ich sage, ich als Weißer bin den Minderheiten und Schwarzen und Frauen überlegen, ja, inhärent so, ja, so, dann ist das böse rechts, aber wenn Hengame kommt und sagt, du als Weißer bist den Minderheiten voll hart überlegen, so, dann ist das... Nee, das nicht, aber die weiße Kultur und Struktur, die ist überlegen den schwarzen Strukturen in den anderen farbigen, glaube ich, so ist das gemeint jedenfalls. Ja, es läuft auch selber hinaus. Wunderbar. Dass man da individuell auch anders sein kann, das sehe ich aber schon auch drin. Ja, aber also. Die sehen ja auch nicht, dass Kultur eine Frage von Entscheidung sein kann. Die sehen das ja auch, die halten das ja auch für quasi inhärent. Ja, Struktur oder so, Macht überbleibst du aus der Vergangenheit halt, ne? Von den Hautfarben und so. Das haben wir ja auch mit diesen ganzen Haarstilen und so weiter und so fort. Wenn die jetzt einfach nur sagen würden, es geht darum, was man irgendwie interessanter findet. Und das habe ich halt früher auch gedacht. Also diese ganze kulturelle Aneignung, das war so eine von den ersten Red Pills bei mir. Wo ich mir gedacht habe, wie? Ihr seid jetzt plötzlich der Meinung, dass man sich nicht irgendwie da rausnehmen darf, was einem einfach interessiert. Weil ich habe halt früher gedacht, so dieses Ding, dass man irgendwie halt über die eigene Nation irgendwie hinausguckt und überall hinguckt und was einen da interessiert, das schaut man sich dann an und was einem gefällt, das macht man dann irgendwie, ist ja eine schöne Sache, aber das ist ja scheinbar nicht das, was die wollen, sondern die wollen ja dann wieder, dass jeder in seiner eigenen Ecke bleibt und diese Sachen, die denen ja dann quasi inhärent gehören, dann auch gegen alles andere verteidigt. Na, also. Außerdem, wenn du Sachen aneignest, dann muss es bedeuten, dass du durch das Betrachten dieser Dinge sie als ebenwürdig wahrnimmst. So, sonst würdest du gar nicht drauf schauen. Oh nein. Jetzt geht's aber los, ey. Oh nein. Wir haben gerade einen Artikel dazu gehabt, hier Rundfunkbeitrag, und dann kommt das von Rundfunkbeitrag finanziert. Genau. Habt ihr noch mehr Tipps zur Ablenkung? Hier ist Funk. Ich glaube, ich kann das auch so beantworten, ohne das zu lesen. Ja, Moment, ich will erstmal sagen, was wir überhaupt sehen für die Leute, die uns so zuhören. Das ist hier von Funk und wir hören hier, lesen hier laute versus leise Fürze. Wo ist der Unterschied? Beim Essen und Trinken schlucken wir Luft herunter, außerdem entstehen bei der Verdauung Gase. Beides muss wieder raus, Ausrufezeichen. Der Sound entsteht durch Geschwindigkeit und Menge. Je höher der Druck und je größer die Menge des Luft-Gas-Gemisches, desto lauter. Bei der Verdauung von Kohlenhydraten und Ballaststoffen entsteht viel Kohlenstoffdioxid. Das ist laut, aber meist geruchlos. Der Geruch entsteht durch Schwefelwasserstoff. Der kommt vor allem von eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Milch und Fleisch. Davon ja, aber entsteht weißt du, so aber jetzt, Eine kleine stimmt. Menge, also stinkende Fürze sind oft leiser. Ist das also, nicht schön? Was ich mir jetzt sofort überlege, ist, dass man dadurch, was hier gerade aufgemacht wird als Thema, so eine Dimension aufmachen kann von enges Arschloch, loses Arschloch. Und dass die Leute, die ein enges Arschloch haben, die werden unterdrückt von den Leuten, die lose sind. So, weil wenn du, ja. Wenn du halt, ja, das ist halt die nicht auf Ideen. Der Inkontinenz, weißt du? Wenn du deinen Körper kontrollieren kannst, dann ist das unterdrückend. Ja, das ist Privileg dann. Leises Furzprivileg. Ja. Es ist aber echt genial. Da kommt jetzt Ihrem Bildungsauftrag wirklich nach. Unauffälliger Furztipps. Solche Beiträge, weißt du, die stinken zum Himmel. Abhauen, oh Gott. Langsam versuchen, den Furz langsam, also leise rauszulassen. Einatmen und Bauchmuskeln anspannen. Ja, Mann. Dafür kann man extra ins Fitnessstudio gehen, um langsam putzen zu lernen. Oder eine bewegen, den Raum verlassen und hoffen, dass man nicht mit dem Gestank in Verbindung gebracht wird. Das ist ja richtig perfide. Eine duftende Handcreme verwenden. Hier habt ihr noch ein Putzgeräusch. Ja, genau. Wie viele Funkredakteure braucht es, um Strategien für unauffälliger Furzen zu finden, frage ich mich. Das ist halt klasse, weil das kann man jetzt verbinden mit der Subkultur davon, dass irgendwelche E-Girls ihre Fürze verkaufen. Aber Moment mal, da steht gefällt 57.866 Mal innerhalb von 6 Tagen. Ich glaube, mir ist gerade schlecht geworden. Warum klicken Leute gefällt unter sowas? Diese fucking Robbe. Die Robbe, die furzt auch, oder was? Ja, nee, aber wisst ihr was? Das muss doch irgendwie so ein Praktikant bei Funk doch als Format für diesen Instagram-Post gemacht haben mit den ganzen Furzwolken. Und dann dachte er sich bestimmt so 10 Mal so, was mache ich hier gerade? Einfach Furz-Instagram-Posts. Komm, Alter. Ja, der Herr Somunschuh hat sich geäußert zur Corona-Frage, beziehungsweise zur Frage der Gesellschaft. Nach Corona und hat sich so ein bisschen auf sein Enfant terrible Ding zurückgezogen, denke ich, und gesagt, mich kann eh keiner irgendwie deplattformen, weil die Leute schon wissen, dass ich jemand bin, der eine eigene Meinung hat. Während in anderen Ländern mit weniger strengen Maßnahmen die Zahlen wieder sinken, verharren bzw. steigen die Zahlen gerade in Ländern, welche die höchsten Impfquoten haben. Das ist auch nicht mit pseudowissenschaftlichen Erklärungen abzutun. Es liegt einfach auf der Hand, dass die Zweifel an der Vorgehensweise der Politik berechtigt sind und die bisherigen Strategien trotz aller nachträglichen Erkenntnisse ineffektiv gewesen sein müssen. Und ja, ich weiß, das ist genau die Argumentation der Schwurbler und Querdenker und sie ist zu Teilen leider richtig. Hätte man mich zum Beispiel noch vor einem Jahr gefragt, ob es in Deutschland eine Impfpflicht geben kann, hätte ich lachend abgewunken. Niemals. Heute ist es Realität und sie wird gerade von denen gefordert, die meinen, Solidarität definiere sich durch bedingungslose Zustimmung und Vertrauen in wen oder was auch immer und nicht durch Verständnis für Andersdenkende. Das, was wir gerade erleben, ist nichts anderes als der hilflose Umgang. Hier ist meine Quelle zu kurz. Als der hilflose Umgang, wo sind wir denn? Der Politik mit einer Pandemie, deren Ende so lange nicht abzusehen ist, wie wir immer wieder auf angebliche ultimative Lösungen setzen, statt auf eine stetige Anpassung der Maßnahmen gemessen an den Zielen, die wir haben und den Gefahren, die wir vermeiden wollen. Das finde ich, also, und das geht noch um einiges weiter. Die Politik hat schon längst die Zügel aus der Hand gegeben und schwingt stattdessen die Peitsche, während ein Teil des Volks die Faust in der Tasche ballt. Sie hat die Ausführung ihrer Maßnahmen an Feldvertreter übergeben. Polizisten, Schaffner, Veranstalter, Gastronomen stehen an vorderster Front. Und es wird noch unüberschaubarer und absurder. Wenn wir nicht noch mehr Unheil riskieren wollen, brauchen wir dringend eine kluge Linie, die Schaden und Nutzen abwägt, Zahlen realistisch einordnet und Regeln aufstellt, die für alle nachvollziehbar sind. Eine Mischung aus sofortiger Wiederherstellung der Grundrechte und Freiheiten und vernünftiger Einschränkungen und Maßnahmen, die für alle gelten. Mehr Konsens statt Konflikt, mehr griffige Argumente statt vager Ankündigungen, mehr Logik statt Erpressung und Sanktion. weniger Selbstgefälligkeit und mehr zielorientierte Diskursoffenheit. Wenn wir all diese Fragen nicht bald klären, wird es knallen, das verspreche ich. Und es wird nicht dabei bleiben, sondern diese misslungene Bändigung unserer gesellschaftlichen Kritik und Konsensfähigkeit wird zu schwerwiegenden und dauerhaften Folgen führen. Ob diejenigen, die sich jetzt in der Pflicht sehen, etwas dagegen zu tun, diese erkennen, bleibt ungewiss. Am Ende werden wir alle die Leidtragenden sein. Und das war jetzt, wie gesagt, ein Ausschnitt, der, ihr könnt sehen, der Text ist deutlich länger. Ja. Und der Rest davon ist nicht schlechter. Also es ist eine Wutrede und die spricht mir aus der Seele. Und wenn wir da nicht irgendwie den Kahn rumgedreht kriegen, war es das für die deutsche Gesellschaft, meiner Meinung nach. Haben wir gerade die falschen Leute schon am Ruder, habe ich den Eindruck. Also die sind ja jetzt schon überfordert mit allem Möglichen. Ja, vor allem. Also dieser eine, der immer, ich habe das Gefühl, einer ist halt wirklich nur wegen Corona-Minister geworden und der möchte da jetzt auch bleiben. Genau. Ja. Ich weiß nicht, was da abgeht. Aber also großartiger Text von Herrn Somunschu und vielen Dank. Ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ja, vielleicht kommt er irgendwann auch von seiner Einseitigkeit mal ein bisschen weg. Ich bin davon nicht überzeugt, nur weil ihm jetzt mal da was aufgefallen ist. Also du hast ja nur einen Teil vorgelesen, aber er hat es ja selber auch gesagt, vor einem Jahr hätte er einfach nur drüber gelacht über alle Sachen und jetzt sieht er das alles ein bisschen anders und übernimmt einen Teil der Argumentation von Leuten, die er selber nicht als satisfaktionsfähig empfindet. Aber ich weiß ja nicht, ob er den Finger wirklich, auf die Leute zeigt, die da jetzt wirklich die großen Treiber sind, was die ganzen Maßnahmen angeht. Es gibt ja Sachen, die können gerechtfertigt sein, aber andere Sachen sind total übertrieben und viele Leute profitieren davon. Ja, er gibt ja schon der Politik. Und im Endeffekt auch Leute, die an sich eher Befürworter oder auch politische Freunde vom Serdar Somunschu in der Vergangenheit waren. Sind das jetzt nicht mehr? Das wäre meine Frage. Ja gut, aber ich meine, ich sehe Corona und all dieses Mediending da außenrum halt auch wieder als so ein weiteres Gamergate-Erlebnis für viele Leute. Viele Leute merken immer mehr, dass egal wem sie vertrauen, dass da immer was mit drin ist, dass du immer nachfragen musst, dass du immer trust but verify, dass du eigentlich nichts mehr für voll nehmen kannst. Gerade jetzt diese Nummer mit den Zahlen, dass sie wieder dabei erwischt werden, wie sie Zahlen halt modifizieren, sage ich mal freundlich, um ihre Sachen Also richtig nur jetzt von, wenn man vor einem Jahr dann darauf hingewiesen und gewarnt womöglich hat, dass die Entwicklung irgendwie nicht so gefällig ist, dann hat er auch so Mundschuh eben einer, sagt der Preis ja recht, auch irgendwie als entsprechend Ja gut, aber dass wir uns auf einem Uphill-Battle befinden, sollte uns irgendwie seit längerem klar sein. Dass wir glücklich über jeden sein können, der auch nur ein bisschen die rote Pille nimmt. Also man muss einfach Da sollten wir nicht so nachfragen, sagen, klar, wenn die Leute Arschlöcher sind. Ja klar, nee, ich meine, man kann nur sagen, hätte ich dir gleich sagen können, oder habe ich dir gleich gesagt, dass, aber ja, das bringt auch nichts natürlich, das ist schon richtig. Darum geht's ja nicht, aber einfach nur zu sagen, man darf nicht einfach alles schlucken, ja, und weil das ist ja das Problem. Wenn einfach gesagt wird, Corona ja und arm, dann hast du einfach ganz viele Leute, die da ganz viel Geld mit verdienen können, einfach nur, weil sie auf dieser Welle mitreiten. Ja, das alleine ist schon eine sehr große Gefahr. Und die Frage ist, hat der Serdar Somunschu da wirklich, ich sag jetzt einfach mal die Eier in der Hose, auch wirklich mal gegen die Leute vorzugehen? Ja, also ich glaube es immer noch nicht. Was meinst du mit vorgehen? Gegen Anreden, oder? Ja, genau, die ansprechen und auch sagen, hier, du bist doch jetzt in der Politik verantwortlich, mach das doch jetzt anders. Du siehst doch, dass es da schief läuft und dass da Leute viel zu viel Geld mit dieser Panikmache verdienen. Jetzt tu doch nicht so, schau da doch nicht einfach weg, nur weil du immer sagst, okay, sobald man irgendwas sagt, das gilt man als Corona-Leugner oder so. Ja, auf jeden Fall haben sie es ja schön wegignoriert. Medien macht das. Sein Einwurf. Also ich habe dazu überhaupt nichts gehört irgendwo. Was ein normalen Journalismus oder so, kein Wort über den. Zu dem Somunschu-Ding, nee, ja. Habe ich auch nichts gefunden. Ja. Aber er hat gesagt, dass er seit diesem Artikel irgendwie ein Shadowban auf Facebook hat. Okay. Weil als er mit dem anderen Heini da zusammen diesen Podcast aufgenommen hat, da waren sie ja alle in heller Aufregung. Aber da haben die Leute ja auch nicht richtig hingehört. Das war ja dieses Ding, wo er die Stokowski als ungefickt bezeichnet hat. Und hier den Roland Tichy hat er auch als ungefickt bezeichnet. Und da hat er gemeint, die sollten sich zusammentun. Lustigerweise war das mit der Stokowski ganz schlimmer Sexismus und das andere ist quasi nicht geschehen. Ne? Das war ja auch so einer von diesen Sachen, wo man so einen leichten Doppelstandard wahrgenommen hat. Aber ja. Und hier haben wir ein Beispiel dafür, warum die Zahlen auch richtig wiedergegeben werden können, aber es trotzdem nicht interessiert. Das ist hier das wunderbare Land Niedersachsen, in dem ich mich hier befinde. Die Webseite von der Landesregierung, die hier sagt, was wir hier quasi machen, nämlich wir haben Indikatoren, einmal die Hospitalisierung, dann Neuinfizierte, also quasi die Inzidenz, und dann haben wir noch die Intensivbettenbelegung. Und die sehen wir hier an der Seite, wie die aktuell sind, nämlich 6,5 in der Hospitalisierung, Intensivbettenbelegung 4,5. Und das war auch in den ganzen letzten Monaten nie, also ich habe das nie bei 7% gesehen, es waren immer 6, irgendwas, jetzt sind es 4,5 und halt die Inzidenz bei 600 irgendwas. Und eigentlich ist es so, dass von diesen zwei Sachen, von diesen drei Sachen, zwei Sachen in einem bestimmten Bereich sein müssen, damit hier irgendwelche Maßnahmen gelten. So, was haben Sie jetzt hier gemacht? Sie haben hier mittendrin so einen schönen Hinweis. Ach ja, übrigens, aktuell geht unabhängig von den vorstehenden Indikatoren bis einschließlich 2. Februar landesweit Warnstufe 3, also die höchste Warnstufe. Obwohl das hier nicht gegeben ist, weil wir haben ja einmal im Bereich von Warnstufe 2 einen Indikator, wir haben einen im Bereich von Warnstufe 3, nämlich die Inzidenz, und den anderen hier haben wir in Warnstufe überhaupt nichts, nämlich die Intensivbettenbelegung, also das, wo ja alle Welt immer laut Alarm brüllt, das ist am allerniedrigsten, das ist im grünen Bereich, jenseits von jeder Warnstufe. Aber trotzdem machen wir hier Stufe 3, hier sieht man das auch nochmal ein bisschen besser aufgeschlüsselt, wo sie dann hier die Sachen setzen. Ich auch gerne mal ein bisschen im Mittelpunkt und so. Also so bei der Hospitalisierung ist halt mehr als 6 und das ist im Moment ganz wenig mehr als 6, 6,5%. Reicht halt eben für Warnstufe 2 in diesem Fall, aber es müssen ja zwei Indikatoren sein. Ne, und das haben sie hier auf jeden Fall in den Neuinfizierten, haben sie ihren zweiten Indikator, aber nicht in den anderen, aber für Warnstufe 2, nicht für Warnstufe 3. Da haben sie nur einen Indikator in Warnstufe 3, aber trotzdem, Winterruhe. Und ja, ne, also so nach dem Motto, wir haben ja schon irgendwie so ein Ding hier irgendwie überlegt und das sind die Regeln, aber jetzt haben wir uns nochmal eine andere Regel, das meistens ja nicht reicht. Und wir wollen ja hier 2G plus machen und wir. Was ja auch. Ja, es ist immer so ein Sicherheitsabstand und dann noch ein Sicherheitsabstand. Weil der einzige Unterschied zwischen dem 2G Plus und dem 3G ist natürlich, dass man die Ungeimpften irgendwie ausschließen kann von irgendwelchen Sachen. Und das meinen die dann halt eben auch, dass es irgendwas bringt. Aber weil bei Warnstufe 2, ich weiß nicht mehr genau, aber da ist es, glaube ich, nicht 2G Plus. Da ist es dann, glaube ich, wieder 3G. Das wäre also ein großer Unterschied für die Leute, die ungeimpft sind. Aber lalalala, wir sind das Land Niedersachsen. Winterruhe! Liebe Ungeimpften, Winterruhe, viel Spaß in der Winterruhe. Obwohl, dieses Ding hier, das ist ja im Endeffekt nur die 4,5%, das ist ja das, wo der größte Alarm ist, weil Infizierte können ja so viel sein, wie sie wollen. Wenn die alle nicht schlimm krank werden, dann können auch alle infiziert sein. Und das ist scheinbar aktuell nicht gegeben, dass sie alle schlimm krank sind. Und na klar, wahrscheinlich, wenn man die jetzt darauf ansprechen würde, würden sie sagen, ja, wegen unseren wunderbaren 2G-Plus-Regeln und die Ungeimpften zu Hause einsperren, das ist der ausschlaggebende Faktor. Deswegen sind auch unsere wunderbaren Intensivbetten alle frei. Ansonsten, wenn diese dreckigen Ungeimpften hier rumlaufen würden, dann wäre hier Action wahrscheinlich in diesem Bundesland. Also ja, fand ich, weil die hauen halt jeden Tag diese Grafik raus und ich sehe die seit Monaten bei mir und dieser Intensivbetten-Indikator, der war halt nie hoch. Der war nie hoch Und der war immer im Bereich hier in dem Warenbereich 1 und nie darüber. Jetzt ist er sogar darunter. Und das ist ja im Endeffekt das, was das große Problem ist. Und auch bei dieser Hospitalisierungsrate, da werden ja auch die ganzen Sachen reingehen, wenn sich jetzt einer irgendwie einen Fuß bricht und ins Krankenhaus kommt und dann machen die dann einen Corona-Test und dann ist der positiv. Dann fällt er ja auch in die 6,5% rein. Ja, aber es sollte doch die wichtigste Kennzahl sein, jetzt ab November oder so, und wird heute noch nicht mal mehr genannt, ne? In vielen Berichten. Ja, hier wird es jeden Tag rausgehauen. Wie gesagt, Ja, über den vom Land Tagesschau nennt das nicht mehr. Niedersachsen, die hauen das jeden Tag raus und es ist halt wirklich, ja, also man kann es nicht mehr nachvollziehen. Und es ist ja auch nach ihren eigenen Regeln, ist es ja nicht nötig. Aber deswegen haben sie jetzt ihre super-duper Regeln nochmal oben drüber gehauen. Winterruhe, die halt sagen so, leck uns am Arsch, 2G plus, Aber für mich sieht das hihi. echt stark danach aus, als wenn Leute Lust hätten, das zu bestimmen oder so. Nicht mehr gerne abgeben möchten. Die möchten es weiter Ja, weil ja bestimmen. die Welt untergeht, weil die Leute jetzt diese Krankheit immer noch haben, die aber ja scheinbar sich nicht so niederschlägt, ne, wie sie meinen. Weil das ist ja jetzt wirklich ein Ja, genau, deswegen könnten sie großer abtreten, Spagat. aber Wir haben hier nein. 4,5% und wir haben hier 663 Ja, das ist schon. an Inzidenz. Also, aber ja, das reicht halt nicht. Und wenn das schon nicht reicht, also dann frage ich mich halt wirklich, wann das jetzt überhaupt nochmal irgendwie wieder reichen soll, ne? Weil, ja, also wenn das nicht genügt, um da jetzt mal zu sagen, ja, im Zweifelsfall lockern wir das jetzt hier wenigstens wieder auf ein 3G. Ne, also, was ja auch eigentlich übertrieben wäre, aber aus meiner Sicht übertrieben wäre, aber ja nicht so wie dieses dämliche 2G Plus. Aber es ist halt wirklich diese Scheiße, dass sie die Leute unbedingt zum Impfen kriegen wollen. Und ich verstehe es einfach nicht mehr, weil das zeigen ja im Endeffekt auch diese Sachen, dass zumindest jetzt diese Impfung, wenn sie überhaupt jemals irgendwas gebracht hat, jetzt zumindest nicht mehr den ausschlaggebenden Bereich da bringt. Weil alle möglichen Leute, auch die ich kenne, diese Impfung hatten und die danach halt wieder rausgegangen sind, so wie vorher quasi, und sich gedacht haben, naja, das war's jetzt, ich bin jetzt geimpft. Was ich auch absolut nachvollziehen kann, die haben alle Corona gekriegt und die hatten auch alle keine großen Probleme damit, was dann natürlich die Leute sagen, ja, das ist ja wegen der Impfung und den besseren Verläufen und bla bla bla. Aber auch das wieder, ne, wenn diese Omikron-Geschichte das sowieso nicht mehr macht, dann ist das halt auch kein Unterschied. Aber wir wissen es nicht, wir können es nicht final sagen. Aber die können es halt auch nicht sagen. Die können mir das dann nicht erzählen. Und dann ist halt eben das Ding, dieses ganze Grundrechte wiedergeben und so. Wir haben das schon so komplett wieder verschoben, die ganzen Maßstäbe, dass jetzt sich jeder erklären muss und das beweisen muss, über jeden Zweifel erhaben, dass man den Leuten ihre Freiheit geben kann, die ihnen eigentlich zusteht. Und das ist total verwirrt. Aber dann stellen wir uns hin, dieselben Leute, und meinen dann irgendwie, hier wird alles hier schlecht gemacht und die Demokratie wird schlecht gemacht und die ganzen Extremisten reden hier unsere Demokratie runter, während wir selber das alles auf den Kopf gedreht haben und irgendwie meinen, hier Freiheit ist, wenn wir sagen, dass es okay ist, und das machen wir auch, wenn alle Indikatoren in eine Richtung zeigen, dann trotzdem erst, wenn wir es irgendwie meinen. Also, Nun, das ist ja auch nicht überraschend. Also mich überrascht zumindest nicht. ja, ich sag ja, so ein bisschen an der Macht festhalten oder an einer Bestimmerposition, das habe ich eigentlich auch mit gerechnet, dass sowas passiert. Nun, deswegen haben Und wir ja auch die ganzen Ordnungserlässe und die ganzen Rahmenbedingungen so gemacht, dass die halt auf Länderebene das alles nach freiem Gutdünken entscheiden können, wenn sie es wollen. genau, so Zumindest die Regionalfürsten Einrichtungen. entscheiden das Aber halt, jetzt. sie können die Maßnahmen immer schärfer darstellen, aber ab einem gewissen Wert müssen sie gewisse Maßnahmen umsetzen. Das ist ja explizit deswegen so formuliert worden auch. Und ich meine, die nationale Notlage haben wir ja schon gar nicht mehr. Also zumindest auf dem Papier nicht. Kann ja jederzeit wieder ausgerufen werden. In Schleswig-Holstein oder so. Aber trotzdem, trotz der ganzen Entwicklung wird weiter an der Impfpflicht festgehalten als einziger Weg, uns zu retten, weil wir werden sonst alle sterben. Und immer mehr Leute melden halt Zweifel an, weil sie doch merken so, ach, die wollen das ernsthaft tatsächlich machen? Die wollen das, glaube ich, so Da hätten wir stundern, jetzt also nicht gedacht, so. die wollen es ernsthaft machen. Jetzt haben jetzt schon die Ärzteverbände gesagt, so ja, also wer impft denn die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen? Also kann man den Ärzten ja irgendwie nicht so abverlangen, dass sie halt die Leute, die Prozeduren gegen den Willen des Patienten durchführen. Das ist so ein bisschen ethisch problematisch und generell, also ich meine, das ist natürlich der Kern der ganzen Angelegenheit, ne? Aber da sagen die Ärzte jetzt, die Ärzteverbände ja, okay, gibt es denn genug Amtsärzte, um das zu machen? Die Amtsärzte sagen auch, ist das denn unsere Aufgabe, das überhaupt zu machen? Und hier haben wir, das kann man halt auf alle Bereiche runterbrechen. Polizisten sagen das auch schon, ich meine, in Krankenhäusern. Ja, sie haben es ja schon aufgeweicht und gesagt, es soll eine Impfnachweispflicht geben. Es gibt halt auf allen Ebenen Widerstände dagegen und hier als Überorganisation hat der Deutsche Beamtenbund einfach mal vorgeprescht mit einer sehr interessanten Argumentation. Und zwar, eine allgemeine Impfpflicht wäre verwaltungstechnisch nicht umsetzbar. Mit ihrer derzeitigen Ausstattung sind die Behörden nicht in der Lage, die Einhaltung sinnvoll zu kontrollieren. Und sollte eine Impfpflicht kommen, wird nicht die Impfpflicht, aber das, was darauf passieren wird, zu einem Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in den Staat führen. Wird es eine Impfpflicht ohne Konsequenzen sein für jene, die sich weigern? Dann führt der Staat nur ein weiteres Mal seine Ohnmacht vor. Oder soll etwa doch das Ordnungsamt an jeder Haustür klingeln und Impfnachweise kontrollieren? Ja, das ist unrealistisch vom Personalaufwand einfach nicht darstellbar. Und da gibt es ja noch ganz viele interessante kleine Details im Zusammenhang mit so einer Impfpflicht, die noch nicht geklärt sind. Und ich will jetzt nicht sagen, da regt sich Widerstand, sondern da regt sich einfach Widerwille von den Leuten, die dann im Endeffekt das vollziehen müssen, so nach dem Motto, wir machen das dann nicht. Oder wir sind nicht dazu in der Lage, das zu machen, kapazitätmäßig, oder es ist nicht unsere Aufgabe. Und deswegen halt wirklich die Frage, es wird halt interessant zu sein, wie die das umsetzen wollen, wenn sie es denn wirklich überhaupt durchsetzen. Ja, mit Bußgeldern. Ich meine, ist es noch notwendig aus medizinischer Sicht oder ist es nur noch politisch gewünscht? Die wollen gerne einen Basisparagrafen, glaube ich, machen fürs nächste Mal. Karl, ich bin da mal gespannt. Dass wir den beim nächsten Mal direkt schnell aus dem Hut zaubern können. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es jetzt im Sande verlaufen wird, aber die Frage ist, es ist einfach, es wird ja gesagt, ja, es ist ja eine Impfpflicht und kein Impfzwang. Ein Impfzwang würde ja gar nicht gehen, weil bla bla bla Demokratie und so. Sorry, wenn ich das jetzt so lapidar sage, aber es wird ja so lapidar auch argumentiert. So, nö, das ist ja kein Zwang. Es ist nur eine Pflicht. Zwang ist nur, wenn es der Staat macht. Ja, eine Nachweispflicht vielleicht sogar nur, aber das kommt ja trotzdem alles aufs selbe raus. Da gibt es einfach so viele Probleme mit. Ich meine, wann giltst du denn als, ne? Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte? Welcher Impfstoff, wenn du mit Ausländischen geimpft bist, kannst du als Tourist nach Deutschland kommen, wenn du mit dem ausländischen Impfstoff geimpft bist? Bla. Ja, da können wir jetzt noch 15 Minuten weiter drüber reden. Aber eine ernsthafte Diskussion gibt es über dieses Thema ja nicht. Es geht ja nur, jeder, der dagegen ist, ist böse und geht spazieren. Ne? Genau, die Spaziergänger, das sind ja dann alles Querdenker und Verschwörungsideologen, wie hier die Tagesschau mal wieder schreibt, mit Bezug auf Verfassungsschutz, glaube ich, hier, BKA, Bundeskriminalamt. Und die haben irgendwie versucht, ja, die Leute einzukategorisieren, beziehungsweise als Gefährder einzustufen, aber haben keine Kategorie dafür. So rechts, links, islamistisch und ich weiß nicht, noch so ein, zwei andere. Das ist ja auch schon mal interessant, ne? Weil wir die ganze Zeit immer nur hören, die werden alle ja, rechts oder nach rechts oder weiß ich nicht was rechts. Und parallel hatten wir ja auch schon diese Freien Linken oder wie sich da genannt hatten. Bei der Amadeo und Thun Stiftung damals hatten wir ja so einen Artikel über die geschrieben. Und aus diesem Querdenker-Milieu irgendwie, also ja, also es scheint schon irgendwie ein Problem zu geben dann jetzt da. Ja, und was... Ja, manche sind vielleicht auch bekannt, also ich meine vielleicht so eine NPD oder so, wenn die sich jetzt in der großen Stadt dann zusammenrotten mit ihren 10 Leuten, dann sind die vielleicht schon bekannt und entsprechend eingestuft, aber die haben ja nicht viele gefunden. So. Die haben insgesamt irgendwie 4 oder 5 Leute aufgeschrieben und jetzt in so einer Uncategorized-Kategorie eben eingetragen, gesammelt. Wir wissen noch nicht so richtig, was sie damit sollen. Ja, genau, und ob die rechts oder links sind und so weiter, wie sie denn motiviert oder ob sie vielleicht gemischt motiviert oder fremd motiviert, anders motiviert sind, Ja, da sind sie sich noch nicht, sind sich nur ganz einig, ne? Genau, sonstige. Sonstige. Einfach dagegen, ja, Leute. Genau, das war dieses Ding hier. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Mhm. Und da bin ich auch mal gespannt, was daraus noch wird. Ne? Also, weil das ja, und darunter noch demokratiefeindliche und Sicherheitsgefährdende. Dann kommt ja die Frau Brockschmidt, das war der Name von der Dame mit, den Gotteskriegern. Und sagt dann halt wieder so von wegen, ja, hier, die Legitimierung des Staates ist, wenn du irgendwie meinst, dass du selber bestimmen sollst, ob dein Kind in den Kindergarten geht oder mit der Mama zu Hause bleibt oder weiß ich nicht wie was. Und das gehört ja uns allen. Alle Menschen gehören ja hier der Solidargemeinschaft und müssen sie hier ihren Platz finden in unserem Nanny-Staat. Und wenn man das anders sieht, wenn man lieber in seiner Privatheit leben möchte, die anderen Leute natürlich das auch zu billig, dass sie über sich selber bestimmen und ob die jetzt am Sonntag in die Kirche gehen oder lange schlafen oder weiß ich nicht was, das denen selber überlassen. Das sind dann die verfassungsschutzrelevanten Delegitimierer des Staates. Also mutmaßlich eventuell. Ja. Also könnt ihr mir halt überlegen, dass weil mit diesen ganzen Dingen, die heutzutage alle immer von sich geben, gerade diese linksextremen Heinis mit ihren Büchern und ihren nur neoliberal und diese ganze Scheiße hier von der Böll-Stiftung, wo sie sich da ja auch über die Libertären und die ganzen Leute da irgendwie auslassen und so, bei deren Philosophie, ja, die ist natürlich teilweise als die Legitimierung des Staates zu verstehen. Aber das alleine bedeutet ja noch nicht, dass das nicht okay ist. Also das, ich dachte, dafür haben wir ja auch diese Demokratie und so, dass man sich auch überlegen kann, philosophisch, wie viel man abgenommen haben möchte, wie viel man persönliche Freiheit haben möchte, dass wir das hier entscheiden für dieses Land, in dem wir hier leben, mit unseren demokratischen Rechten dafür nutzen, um diese Sachen zu entscheiden. Und dass wir hier nicht auf 100% Staat gehen müssen, weil alles andere Delegitimierung des Staates wäre und damit dann irgendwie, weiß ich nicht, was sonstiges extrem. Also Ja, eigentlich sind die dazu da, um die Individualrechte auch zu schützen, oder? Also, dafür hat man die Rechte, dass man sich da schützen kann vor Politikern, die zu übergriffig werden. Das ist ja nicht so, dass die jetzt immer nur in unserem Sinne arbeiten würden. Ja, war da noch irgendwas Wichtiges in dem Artikel? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ne, ich glaube, das war das, was mir bei mir hängen geblieben ist, auf jeden Fall. Ja, Delegitimierung des Staates und so. Kommen wir jetzt zu Professor Karl Lauterbach. Und vom 5. Mai 2018, da hat er dieses hier rausgetwittert. Und wir sehen hier ein Bild mit einem cartoonmäßigen Karl Marx, wozu Herr Karl Lauterbach schreibt: Happy Birthday, Karl! Your reader and fan, Karl! Ja, alles vollkommen okay. Der liest auch das verwirrte Zeug, oh mein Gott. Ja, das ist alles vollkommen okay. Ne, da kann man philosophisch total dran kleben, das ist gar kein Problem. Der Marx hat bestimmt auch immer viel also geschrieben. Da muss man keinen Abstand schaffen, dass man sich da nicht ins Fahrwasser gerät von irgendwelchen Extremisten oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da kann man sich hinstellen, immer noch Bundesminister werden und dann irgendwie dafür trommeln, dass wir hier den Staat immer größer kriegen. Und der mit dem Vorwand von irgendwelchen Gesundheitskram immer mehr in unser Leben eingreift. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das führt zu gar nichts, zu gar keinem Extremismus und schon gar nicht irgendwie dazu, die Demokratie zu schädigen oder die Freiheit zu schädigen oder irgendwas. Nee, kein bisschen. Das ist überhaupt nichts. Das führt zu gar nichts. Das bedeutet auch nichts. Und das kann man alles machen. Wo ist das Problem? So nur Karl Marx. Also, hallo, wenn es jetzt irgendein libertärer Denker wäre oder so, dann muss man 1000 Artikel schreiben. Oder wenn jetzt irgendwie hier der Maaßen den irgendwelche KGB-Überläufer zitiert oder so, dann muss man sich auch drüber auslassen, dass das extrem ist und jetzt total abgehoben oder sich ein Video vom Bhakti anguckt oder so, das ist alles schlimm. Da muss man sofort Ausschlussverfahren einleiten oder so, aber solche Sachen ist doch Standard, ne? Der Karl Marx halt so. Ja, der gute Alte. Wo ist das Problem? Aber ja, das ist der Rechtsextremismus. Ne? Der wird immer nur normalisiert und vorangetrieben. Der Marx würde aber seine Straßennamen auch nicht aussortiert, ne, in Berlin. Wo sie die ganzen. Ja, genau. Den haben sie nicht aufgezählt. Antisemitischen, glaube ich. Also. Warum auch? Ja. Nee. Prof. Karl, okay. Prof. Karl. Ja, das war auch ein wunderbar schlechter Tweet hier von unserer Innenministerin, die diese Woche geschrieben hat: Ich wiederhole meinen Appell, Doppelpunkt. Man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Also ich kann mich überhaupt nicht gleichzeitig an vielen Orten versammeln. Ja, das ist sowieso wahr, ja. Ich bin froh, wenn ich mich mal an einem Ort gesammelt kriege. Ja, aber dann habe ich gespeichert auf jeden Fall, Frau Faeser, dass... Das gebe ich dann den ganzen Christopher Street Days und den ganzen Kram dieses Jahr, dann gebe ich das dann auch mit. Oder so. Faeser auf dumm, ne? Ja. Man kann seine Meinung auch gut tun, ohne sich gleichzeitig an vier Dornen zu versammeln. Ja, das kann man. Aber was, wenn man das nicht will? Und was bringt das auch? Ja, genau. Man kann auch zu Hause sitzen bleiben und einen Tweet schreiben, der dann eventuell gelöscht wird. Den Fernseher anschreien oder so, ja. Genau. Genau, ja. Man kann auch mal die Faust ballen, wenn es keiner sieht. Und mal fluchen, wenn es keiner hört, genau. Genau, kann man alles tun. Und dann wieder gehorchen, aber schönartig sein. Naja, aber auf der anderen Seite, ne, sie sagt ja auch, im Internet muss auch mit der Meinung, die muss auch eingehegt werden. Also raus darf ich nicht, ins Internet darf ich nicht. Was bleibt mir da noch, außer meine Frau zu schlagen? Kann ich aber nicht. Gehorchen. Schönartig sein. Ja. Ja, das BKA hat sich jetzt überlegt, dass sie technisch vielleicht gegen Telegram vorgehen wollen. Das heißt technisch, also mehr oder weniger technisch, also eher wollen sie das Büro scheinbar flachlegen, mit Anfragen, Löschbitten. An den Dienst, dass sie ja irgendwelche Sachen eben löschen sollen, Einträge. Und davon wollen sie dann so viele schicken, dass sie irgendwie nicht vernünftig arbeiten können, mehr so ungefähr. Finde ich eine etwas komische Idee. Tolle und Strategie. Ey, ja. Democratic Denial of Service. Ich fühle euch jetzt erstmal total. Das wird das Democratic ist, Denial of Service. Umgeworfen, die machen nicht genug und dann werden die total blockiert. Ja. Ja, das ist das Zauberwort. Lösch bitte. Ja, also ich glaube, im Artikel stand, ich jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube, im Artikel stand, dass auch Dinge mit Löschbitten dahin schicken wollen, die jetzt vielleicht gar nicht so irgendwie wesentlich sind oder so, oder gar nicht so. Ne? Nee, da stand da halt nicht einfach, drin im Artikel. Ja. Aber auf jeden Fall wollen sie alles Mögliche dahin schicken. Und die, weil es ist alles so schlimm und sie wollen. Das E-Mail-Postfach irgendwie voll spammen im Prinzip. Damit ihre kalten Herzen erwärmen. Und dann natürlich auch, wenn das nicht hilft, dann wollen sie natürlich die Bußgelder geben, die sie nach Netz.dg geben können. Und also ich weiß nicht, diese Begehren, ne, das ist für mich so, das hat was mit diesem mit dem Überbringer der Nachricht zu tun, den man da verantwortlich macht. Aber es ist noch weniger. Das ist nur das Pferd von dem Überbringer, das sie da verantwortlich machen oder so. Ich weiß nicht. Also überflüssig, wirklich. Ja, Kommunikationsprogramme wird es immer geben. Ja, vor allem, die werden halt weiterziehen, die Leute. Die werden einfach weiterziehen. Ja, eben, das meine ich. Und also, ja genau, der abschließende Kommentar von diesem Artikel hier war gar nicht mal so doof, aber ich weiß nicht, ob sie es nicht gemerkt haben oder wie die Leute, also sie zitieren hier den Herrn Höferlin von der FDP-Fraktion und der sagt halt, wir sehen bei Telegram, dass strafbare Inhalte vor allem in öffentlich zugänglichen Gruppen veröffentlicht werden. Hier hat der Dienst den Charakter einer Webseite, sagt er der Welt. Diesen Bereich müssen Strafverfolgungsbehörden im Blick haben und ihnen konsequent nachgehen. Ja, das stimmt ja auch alles. Die können die da im Blick haben, das ist da öffentlich, die können denen nachgehen. Was wollt ihr denn dann überhaupt? Na, also im Endeffekt, das ist doch genau das. Und wenn jetzt Telegram zu ist, dann gehen die Leute woanders hin, dann habt ihr woanders das im Blick. Und irgendwann habt ihr das dann nicht mehr im Blick, weil es dann alles in der Dunkelheit verschwunden ist oder so. Na, also das ist doch alles auch dann in Ordnung. Dann schaut doch danach, wenn das alles so furchtbar ist, was da irgendwie passiert. Dann lest das doch halt Und das lesen ja auch alle möglichen Leute. Und das ist doch dann in Ordnung. Dann funktioniert doch das System im Endeffekt so, wie es soll. Was soll denn dieser ganze Schwachsinn von wegen, ja, wir müssen es löschen, weil, ja, was weil? Weil wenn ihr das alles gelöscht habt, die Leute dann alle meinen so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich brauche die Spritze in den Arm und ich muss jetzt zu Hause bleiben und scheißegal, ob mein Geschäft den Bach runtergeht oder so. Ich brauche den totalen Staat, der mir sagt, wann ich in den Bus einsteigen darf und dies, das, jenes. Ja, und das Zerschlagen, dass die Leute nicht mehr miteinander so kommunizieren, wie sie es tun. Also wenn es so ist, dass sie sich die großen Plattformen jeweils irgendwie kaputt machen, dann bedeutet es ja auch, dass alle sich auf kleine Plattformen aufteilen müssen und dann kommunizieren sie auch nicht mehr so intensiv miteinander. Okay, und wenn ihr Ideen verbreiten wollt, die Fresse halten sozusagen. Und wenn ihr eure Ideen verbreitet sehen wollt, geht auf thatsafespace.net. Ja, da gibt es die ganzen Querdenker-Sachen als Statement formuliert. Ja, ja. Mit Bewertung und alles. Wir treffen uns morgen um 13 Uhr zur Großdemonstration. Bestrafen, nicht bestrafen. Und dann heißt es so, nee, wir machen hier nur eine Meinungsbilderhebung, ja. Ja, Jordan B. Peterson ist nicht nur eine weltberühmte Katze bei den Weltraumaffen, sondern auch ein Professor an einer kanadischen Universität, der sehr umstritten war und jetzt im Endeffekt seine Position an der Universität beendet hat. Also er hat ja eine lebenslange Professorenstelle gehabt und ist davon jetzt selber zurückgetreten. Und hier haben wir einen sehr langen Artikel, den ich aber trotzdem als Leseempfehlung gebe, wo er seine Gründe beschreibt. Ich denke mal, jeder, der uns verfolgt und generell ein bisschen was mitbekommen hat die letzten Jahre, weiß, wer Jordan Peterson ist. Und der schreibt Artikel und macht Videos und so. Er hat sich geweigert, den woken Sprachregelungen in seinem Unterricht Genüge zu tun. Und das hat halt eine Welle ausgelöst, wo er dann quasi dazu genötigt wurde, hart gegen diese Leute auch vorzugehen. Und er sieht jetzt einfach keine weitere Zukunft mehr für sich an der Universität, weil er in seinem eigenen akademischen Umfeld isoliert ist und auch die Studenten, die er ausbildet, dann später im akademischen Umfeld isoliert sind. Einfach nur deswegen, weil sie bei ihm studiert haben. Deswegen, das ist einer der Hauptgründe, also zumindest wie ich das interpretiere. Und der Grund liegt halt, also warum er jetzt auch nicht mehr die Professur da weiter betreibt, sondern halt privat, wahrscheinlich an Privatuniversitäten oder andererseits irgendwie Lehrtätigkeit ausüben möchte und publizistisch tätig sein will. Es gab wohl auch eine Rede, die er gehalten hat, da habe ich aber nicht mitbekommen. Aber es ist auf jeden Fall eine starke Abrechnung mit ganz vielen Leuten, mit Universitätsprofessoren, mit Unternehmenslenkern, mit Musikern, Artists, Writers, ja, und listet im Endeffekt auf, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist und wie die alle hätten verhindern können, dass es so weit kommt. Zum Beispiel hier CEOs, signaling a virtue you don't possess and shouldn't want to please a minority who literally live their lives by displeasure. You're evil capitalists, after all, and should be proud of it. At the moment, I can't tell if you're more reprehensible, timid, even than the professors. Why the hell don't you banish the human resource upstarts back to the more appropriately named personal departments, stop them from interfering with the psyches of you and your employees, and be done with it? Also jetzt als Beispiel, dass die Unternehmen einfach ihre Personalabteilung einfach wieder in ihre Schranken verweisen sollen, dass die Personalabteilungen nicht mehr die Firmenstrategie diktieren dürfen. Weil in den Personalabteilungen sitzen halt die ganzen geschulten, intersektionalen Leute, die halt die woke Ideologie in Firmenpolitik ummünzen. Und lest euch das durch und wir werden wahrscheinlich noch mehr von Jordan Peterson hören. Es wird jetzt, denke ich mal, in gewissen Kreisen wahrscheinlich als gefeiert als Sieg gegen ihn, dass er jetzt nicht mehr der Professor ist und sich halt nicht mehr darauf berufen kann, dass er mit der Autorität eines Professors sprechen kann. Und ja, macht ihn ja nicht weniger interessant. Und nicht alles, was er sagt, ist auch, ich meine, er ist auch angreifbar, gerade was die ganzen religiösen Sachen angeht. Ne? Aber ja. Clean up your room. Genau, das ist das Wichtigste. Wenn man nach der Philosophie lebt, dann ist schon viel geworden. Ja, und viel verloren ist mit Islamismus an Schulen. Das ist ja ein Gastbeitrag in der 90er Zeitung von einer Frau Schröter, die auch irgendwie von der Uni kommt. Die kennen wir doch schon länger. Das ist die Frau Schröter, die damals das Kopftuchding an der Uni Frankfurt machen wollte und dafür massiv angegangen worden ist, falls du dich erinnerst. Zu dem Thema hatten wir die Frau Schröter schon öfter im Programm. Ach so, ja genau. Die wollten sie dann da von der Frankfurter Uni mobben und was weiß ich, weil sie halt gewagt hat, das in Frage zu stellen, dass der Hijab der freiwillige Ausdruck von weiblicher Würde ist und sonst nichts. Genau, ihr Buch heißt Politischer Islam, Stresstest für Deutschland, werde ich mir, glaube ich, auch mal besorgen. Klingt ganz interessant. Und hier geht es im Endeffekt über diese Sache, wo wir auch schon mal drüber geredet hatten, in Berlin, wo sie ja dieses Zentrum oder Kompetenzwerkstatt oder was auch immer mit dem Namen Konflikt Religionsausübung oder irgendwie so war das, aufbauen wollen, wo, naja genau, Anlauf- und Dokumentationsstelle Konfrontative Religionsbekundung, so war der richtige Name. Genau. Und ja, halt die Tatsache, dass diese ganzen Verbände mit irgendwelchen merkwürdigen Verbindungen alle dagegen Sturm laufen und das halt so framen wollen, dass es alles einfach nur Rassismus ist, ne? Also einfach bloß Rassismus, einfach bloß Leute, die halt keine Muslime mögen wegen Rassismus und dass die Politik im Endeffekt ja halt daneben steht und denen Recht gibt im größten Teil und dass auch die Bundesregierung, das fängt ja auch gleich an mit der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung und so weiter, also da geht es jetzt um die deutsche Bundesregierung, dass sie im Endeffekt dieses ganze Thema halt nur so nach dem Motto, ja, das ist jetzt halt Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, der sogenannten, ne, wir sind ja postmigrantisch und so, und die sollen jetzt hier halt sich drum kümmern, mal eine richtige Einstellung zu haben oder so, damit hier irgendwie das Zusammenleben funktioniert, und das ist alles irgendwie, was man an Ideen hat. Von der anderen hey, überhaupt nichts erwartet, ne? Die sind ja schon perfekt, halt, ne? Die sind ja schon gut. Wenn die halt sagen, so, ich weiß ja, dass die das sagen, wie du es gesagt hast, von wegen hier Islam ablehnen ist Rassismus, ja, so, dann sind ja Atheisten so Turbo-Nazis, ne? Es geht doch nicht mal um Ablehnen, es geht ja nur darum, ja, Problematisieren von diesen problematischen Aspekten. Ja, dass man es nicht einfach nur so schluckt, ne? Ja. Es geht ja noch nicht mal darum, dass man sich hinstellt und sagt, es darf hier keinen Islam geben. Darum geht es ja noch nicht mal. Es geht ja darum, dass man sagt, dass diese Probleme, die wir haben, diese Leute, die sich da irgendwie aufführen, ne, also wie war das nochmal mit diesen Weißen, die so religiös fundamentalistisch sind und so, ne? Ja, aber wenn ich diese zwei Positionen da habe, dass es Probleme, Sektoren gibt im Islam versus die Position, es gibt keinerlei Probleme im Islam, dann ist so irgendwie schon wahrscheinlicher, dass es schon Probleme im Islam gibt, weil das so viele Leute sind. Das ist doch Quatsch, Mann. Wie kann man so eine Position unironisch vertreten? Die ist doch unhaltbar. Es gibt keine Probleme in einer Ideologie, die mehrere Millionen Leute in sich hat. Nee, das ist schon okay. München muss Israel-Kritiker zu Wort kommen lassen. Ja, hier haben wir einen interessanten Rechtsstreit zwischen der Stadt München und der Boykott, also es wird hier bezeichnet, Boykott des Investitionen und Sanktionen Movement. Also Boycott, Divest, Sanction Movement. Ja, da geht es ja im Endeffekt um, Israel soll internationaler Druck auf Israel ausgeübt werden, damit die Palästinenser ordentlicher behandelt werden. So. kurz gesagt. Und da gibt es ja verschiedene politische Flügel in verschiedenen Parteien und sehr viele Vereine in Deutschland, die da Veranstaltungen und Themenabende und Workshops und weitere Veranstaltungen durchführen. Und die Stadt München hat halt 2017 beschlossen, okay, alles, was mit der BDS-Kampagne zusammenhängt, wollen wir nicht mehr fördern und wir wollen auch nicht, dass die städtische Räumlichkeiten mieten, um da ihre Veranstaltungen durchzuführen. Und das hat natürlich direkt auf eine starke Kritik gestoßen. Oh Gott, es wurde direkt ein weiteres Bürgerforum einberufen. Wie sehr schränkt München die Meinungsfreiheit ein? Diese Podiumsdiskussion wurde auch von der Stadt München nicht gestattet, weil es eine antisemitische Tarnveranstaltung gewesen sei. Ja, also die Stadt München. Ja, die hat da halt direkt rhetorisch schon stark aufgetischt. Im Grunde genommen ist es aber so, dass die Stadt München jetzt dazu verurteilt wurde, halt jegliche Diskriminierung gegenüber der BDS-Kampagne einzustellen. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit werde verletzt, wenn einem Antragsteller allein wegen zu erwartender unerwünschter Meinungsäußerung der Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung verwehrt werde. Ja, also allein wegen einer zu erwartender unerwünschter Meinungsäußerung. Also die wissen, was sie da sagen werden, aber es ist erwartbar. Und die meinen, also die München hat das Antisemitismus quasi deklariert. Das dürfen die auch und das Gericht hat das auch nicht bekrittelt. Ja, so, die sagen einfach nur, es ist ja egal, auch wenn es antisemitisch ist, auch wenn es unerwünschte Meinungsäußerung ist, darf deswegen der Zugang nicht verwehrt werden, weil es ist ja noch nicht getätigt. Dann etwaige antisemitische Äußerungen rechtfertigen einen Ausschluss von der Nutzung erst dann, wenn damit die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährdet werde. So, ja, also wenn die Veranstaltung stattfindet und es wird was Antisemitisches gesagt und dann wird der öffentliche Friede gefährdet, dann könnten Folgeveranstaltungen quasi, ja, nicht mehr stattfinden. Und das wäre gerechtfertigt. Aber das wäre hier nicht der Fall. Aber Price, ich dachte, Sprache ist Gewalt. Es gibt keine öffentliche Auseinandersetzung darüber, ob das BDS gerechtfertigt ist oder nicht, ob die antisemitisch sind oder nicht. Also warte kurz. Dass die Diskussion so weit gehen würde und deswegen darf es nicht verboten werden. Ja, und das ist halt interessant, wenn man das mal mit anderen Sachen vergleicht. Ja, warte mal. Die haben dann gesagt, wenn es zu so Aussagen kommt und dann entsteht irgendwie Krawall, dann wird dann das Ding verboten, oder wie? Ja, etwaige antisemitische Äußerungen rechtfertigen einen Ausschluss von der Nutzung erst dann, wenn damit die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährdet wird. Ja, okay, ja, aber... Also ich meine, wenn das so eine Regel ist, dann muss ich ja auch irgendwie Nazis zuhören und erst wenn es zu Gewalt kommt, wegen deren Ideen, dann kann man einschreiten. Ich sag ja auch, ich habe ja nichts gegen diese BDS. Und wenn keine Gewalt entsteht und keine Störung öffentlichen Friedens, dann muss man das dulden? Ja, sich. Aber die können ihr BDSM, ich weiß nicht, in der Synagoge hat BDSM? Das nichts zu suchen, BDSM, wenn die sich ja da auspeitschen mit ihren Lederdingern. Eine Sache, die ich mir einpeitsche. Der Beschluss greife in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit ein, weil er eine nachteilige Rechtsfolge, nämlich den Ausschluss von der Benutzung öffentlicher Einrichtungen an die zu erwartende Kundgabe von Meinungen zur BDS-Kampagne oder zu deren Inhalten, Zielen und Themenknüpfe. Da müssen wir einfach nur das Thema wechseln und dann kann man sich am Kopf kratzen. Ja, also nur weil gesagt wird, da werden antisemitische Reden gehalten, heißt das noch lange nicht, dass man die deswegen verbieten kann. Sagt das Gericht ja, cool, hier. Okay. Das ist so ähnlich wie vorsorgliche Verbot von Demos wegen erwartbarem Maskenverstoß oder so. Ja? Sag mal, gilt dieselbe Regelung auch für Treffen von irgendwie Nazi-Rockern? Wenn die sich da zusammentreffen, dann antisemitisch sind, so, solange keine Gewalt entsteht, ist doch okay, oder? Ja, diese Sachen sind ja auch häufig erlaubt. Ja, das ist doch so, dass die meistens dann zugemacht werden, diese Nazi-Dinger werden doch zugemacht, wenn halt die Cops dann da sind und die Leute trotzdem den rechten Arm heben. Und sobald das passiert, natürlich, dann dann wird das ja zugemacht. Ja, da ist doch keine Gewalt entstanden. Wir sind doch jetzt gerade in der korrekten Welt, wo Gewalt Gewalt ist und nicht irgendwie... Nee, ja gut, aber Zeigen von verfassungswidrigen Organisationen ist nach wie vor in unserem Land nicht erlaubt. Ah. Ob du das magst oder nicht. Ob es dir passt oder nicht. Und dabei, da ist dann ein Abbruch halt auch möglich. Und das ich erinnere mich an diese Doku von diesem einen Typ, der sich auf den Rechtskonzerten da rumgedrückt hat, wo niemand mit ihm reden wollte. Da waren ja auch Polizisten ständig anwesend. Hm. Also da denke ich wieder nach dem gleichen Prinzip. Ihr dürft das machen, aber sobald einer von euch irgendwie das Horst-Wessel-Lied anstimmt, seid ihr halt fertig. Ja, aber es ist doch keine Gewalt. Es ist doch keine irgendwie Gefährdung von irgendwie öffentlichen Dings. Eieiei. Ja, das sieht das Recht halt in Deutschland anders. Ja, es ist halt schon schade, dass da halt so mit so zweierlei Maß gemessen wird. Und das halt ne? BDS-Movement ist jetzt nicht so schlimm wie irgendwelche anderen offenen antisemitischen Vereinigungen, aber die sind halt schon teilweise... Wenn das beides Erwachsene sind und die Stadt Mitte, dass sie dieses BDSM mögen, habe ich da kein Problem mit. Du kannst ja nicht Sachen verbieten, die du nur erwartest. Das muss schon auch einer, das ist ja so ähnlich, wie wenn du jetzt sagst, du wirst bedroht, aber wir können die Polizei hat wenig vorher gucken, ob die vielleicht so Ledersachen dabei haben. Dann kann man das natürlich erwarten, wenn die schon. Weißt du was? Das nennt sich dann einvernehmlicher Antisemitismus. So, die sind genau, alle okay, die sind alle okay damit. Mhm. Es ist einvernehmlich. Da kommt dann Henrik M. Broder zu dir nach Hause und du darfst den ganzen Abend antisemitische Witze erzählen und er lacht. Oder was? Ja, Mann. Alter, Henrik M. Broder bei mir im Safe Space, das wäre was. Ich habe so eine schöne Überleitung im Kopf, die ist jetzt weg, ist egal. Hier geht es um die Trump, ehemalige Pressesprecherin von Trump. Und die sagt jetzt aus oder hat ausgesagt in dem Prozess, in dem es darum geht, den Kapitolsturm oder den Sturm auf das Kapitol aufzuarbeiten. Die hat er ausgesagt. Und hat irgendwie behauptet oder hat eben erzählt, dass sie Trump immer so vertrauliche Treffen abgehalten hat, in einem sehr kleinen Kreis halt. Und einige davon oder eins davon auch vor dem ominösen Tag da, ja, ich finde jetzt nicht besonders, irgendwie, wenn sie das häufiger machen, dann war das eben auch da in der Zeit eventuell mal dann fällig oder ist es passiert. Und da wollen sie jetzt aber auch nochmal nachkarten. Ich hatte den Eindruck, das ist vom Spiegel so ein bisschen aufgeblasen oder auch von den Medien in Amerika. Ein bisschen ist gut. Ja. Aber ich dachte mir, ich bringe es mal trotzdem mit. Ne? Ja. Also ich fand das auch ziemlich interessant, insofern halt, dass sie hier ihren scheiß Aluhut auspacken, aber heftig, ne? Also das ist halt so, ja dass die Polizei da auch so irgendwie so aufwendig und, in Nachforschung, das kommt dir nie drauf, da ist die Tochter von dem Trump ist bei so einem privaten Treffen dabei. Boah, das ist ja die eigene Tochter, mit der man sich irgendwie... Die war ja hochrangige Beraterin. So ein Quatsch. Hochrangig vor allen Dingen. Und auch immer noch halt, ne, also man merkt halt auch bei diesen Sachen, wenn das jetzt so gewesen wäre, dass der Trump sich hingestellt hat und gesagt, pass auf, wir laufen da jetzt hin und dann geht er da rein und dann macht er da Randale, dann würden sie das ja einfach hier schreiben. Aber nein, das ist so ein total nebulöses, so ja, das war ja und er trifft sich regelmäßig mit Leuten und er hat sich auch da dann mit Leuten getroffen. Obama hat an der Halloween-Aufzeichnung das ausplaudern, darum trifft er sich nur im kleinen Kreis, sagt die Beraterin. Also wenn das nicht wichtig ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also Trump hat morgens gerne einen Kaffee getrunken, auch an dem Tag vor dem Sturm aufs Kapitol. Denkt mal drüber nach. Trump hat am Tag des Kapitolsturms Flug der Walküren angehört, den ganzen Tag. Warum wohl? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Tja, ja. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bundesvorstand der Grünen. Hier hat es einige Unregelmäßigkeiten gegeben bei der Gehaltsabrechnung, bei den parteiinternen Vorgängen. Bei den Grünen im Endeffekt ist es so gewesen, dass dort der Vorstand selber darüber entschieden hat, dass sie einen Bonus in einer gewissen Höhe bekommen. Eine Sache, die normalerweise halt ein separates Gremium entscheidet, weil das halt so gewisse, sehr viele verschiedene Compliance-Grundsätze einfach über den Haufen wirft, wenn das so passiert. Und das ist deswegen auch aufgefallen, weil es einfach so eklatant offensichtliche Nepotismus war. Es ist nicht nur intern aufgefallen, es ist halt der internen Abrechnungsstelle aufgefallen, so, ey, Moment mal, normalerweise sind wir dafür zuständig und ihr habt euch da selber das genehmigt und ihr habt 1500 jeder bekommen, alle anderen haben nur 300 bekommen. Gebt das Geld doch mal besser zurück, das haben sie dann auch gemacht. Aber der ganze Vorgang, weil er halt so viele Regeln verletzt hat, wird er jetzt halt staatsanwaltlich aufgearbeitet werden müssen. Ne, weil da einfach, ne, die Staatsanwalt, auch wenn die da jetzt kein großer Schaden entstanden ist, das auch intern schon geklärt wurde und klar ist, dass das ein ungehöriger Vorgang war, wird da jetzt im Endeffekt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Pikante Nebensituation ist, dass bis auf eine Person alle, die davon betroffen sind, Immunität genießen, weil sie im Bundestag sitzen. Das heißt, es kann da halt nochmal die peinliche Sache geben, dass die da gezwungen werden, abzustimmen, ob die Immunität aufgehoben werden soll oder nicht. Allein das wäre halt peinlich, wenn darüber abgestimmt werden müsste. Und das Ganze wegen 1500 Euro einfach, weil die einfach den Hals nicht voll genug bekommen haben und sich nicht den üblichen Geldkanälen bedient haben, sondern gesagt, komm, wir genehmigen uns jetzt einfach mal. Soweit ich das Corona, weil wir haben es so schwer, ne? Wir haben es so, ja so Soweit ich das verstanden habe, gibt es aber auch noch Streit drum, dass diese Geschäftsordnung, nach der das oder diese Grundsatzpapier von den Grünen, nach denen das Geld ausgezahlt wurde, dass das unter Verschluss gehalten wird, ne? Also, dass da eine Klärung auch nicht möglich ist und dass daraus erst dieser staatsanwaltliche Konflikt entstanden ist, weil die Grünen nicht offenlegen wollten, nach welchem Prinzip überhaupt hier gearbeitet worden ist. Ja, also die parteiinternen Rechnungsprüfer haben das Ganze beanstandet und daraufhin ist das halt, Geld ist zurückgegeben worden. Die Staatsanwaltschaft muss so oder so anklagen, weil das schiefgelaufen ist. Das, was du jetzt sagst, ja, möglich, dass ich den zeitlichen Ablauf da nicht, dass er nicht so abgelaufen ist, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, das würde natürlich dazu führen. Ne? Wenn sie das Geld natürlich erst zurückgegeben haben, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, wäre es natürlich schlechter Stil. Ja, aber die interne Rechnungsbehörde hat schon gesagt, das ist nicht in Ordnung und dann müsste den einen klar gewesen sein, okay, jetzt haben wir den Boden doch ein bisschen überspannt. Ich kenne jemanden, der hatte schon eine Nummer 3 mit Käse, 2 große Fritten, einmal die 18 und 2x die 12, eine davon groß bestellt von dem Geld. Ja, so ist das mit dem Geld, ne? Ich meine, 1500 Euro ist jetzt nicht so viel Geld, aber ja, wie gesagt. Einige Happy Meals sind zu doof, sogar die 1500 Euro sich noch in die Tasche zu stecken. Ja, vor allem, sie hätten es ja auch irgendwie wahrscheinlich vorne rum machen können. Also, ja, über die ganz normalen Kanäle, da wäre, ne, warum nicht ein Bonus für Berlin-Zulage. Versucht man auf CDU zu machen, aber es klappt einfach nicht. Sie haben sich halt nur selber genehmigt. Sie haben es selber vorgeschlagen und genehmigt. Und das ist halt zumindest ein Schritt zu viel. Es ist halt finanzielle Aneignung. Ja, Untreue. Und das ist das Fachwort dafür, Untreue. Vor Untreue. Kann man eigentlich bei jemandem, der gerne viel isst, auch darauf zurückgreifen, dass der vielleicht gerne viel Geld hat? Naja, aber ich meine, Untreue ist doch okay in der neuen Zeit, oder nicht? Ach so, ist das so? Muss sich von dem, ja natürlich, man muss sich ja von diesem Eigentumsbegriff lösen. Was Legalität ist ein Spektrum. Man kann doch das Geld gar nicht veruntreuen, wenn es niemandem gehört. Hey, aber mit dem ganzen geklauten Geld könnten wir ja dann in den Urlaub fliegen. Aber was ist, wenn der 5G-Turm sagt, nein? Ja, oder die gründen dann alle so eine neue hier Bedarfsgesellschaft, Gemeinschaft und verweigern die Aussage. Ja, hier die Schlagzeile hat mich doch etwas stutzig gemacht. Und was sich dahinter verbirgt, fand ich dann eigentlich schon wirklich nur noch lustig. Dass jetzt also die flächendeckende Einführung von 5G in Amerika dazu geführt hat, dass einige bestimmte Flugzeugtypen Probleme hatten mit dem Radarhöhenmesser. Das heißt, es gibt schon extra Regeln, also irgendwie 96 Sekunden vorm Anflug sollte halt praktisch das Flugzeug nicht in 5G-Netz geraten, damit halt der Höhenmesser keinen Blödsinn macht. Hä, warte, Höhenmesser? Ich dachte, nach 9-11 wurden alle Messergegenstände verboten. Auf Die sind aus Plastik, ist doch klar. Warum darf der Pilot ein Höhenmesser haben und ich nicht? Ein ganz gewöhnliches Messer. Das hat fast dazu geführt, dass es eine Krise gegeben hat. Also inzwischen ist das wohl relativ behoben, indem man einfach gesagt hat, es gibt keinen weiteren 5G-Ausbau um die Flughäfen rum momentan und Dinge, die da halt gestört haben, werden abgeschaltet und irgendwie anderweitig gebaut. Es wurden sogar auch verschiedene Flugzeuge praktisch für sicher und unsicher erklärt. Das heißt, es gibt Flugzeuge wie die meisten Airbus-Typen zum Beispiel, die wohl kein Problem damit haben. Und dann wurde halt innerhalb der Fluggesellschaften hektisch hin und her geswitcht, sodass man innerhalb der USA trotz der Gefahr irgendwie die entsprechenden Flüge wenigstens anbieten konnte. Das bedeutet ja eigentlich, die haben bestimmt so eine Liste von Flugzeugen, die nicht fliegen dürfen. Es gibt eine No-Fly-List, ja, so für Flugzeuge. Ja, das kommt schon mal vor. Das hatten wir ja bei der Boeing 737 MAX, glaube ich. Dreamliner, oder? War das die? Welche war? Nein, die MAX war das, ne? Die nach dem Absturz. Ja, da haben die einfach mal stärkere Triebwerke an die Flügel drangehängt. Das hat natürlich das ganze Flugprofil von dem Flugzeug geändert. Wer hätte es gedacht? Ja, das erinnert mich an Stockholm. Da war ich mal im Vasa-Museum. Da haben sie ein komplettes Schiff aus dem hier 17. Jahrhundert. Das ist in der Hafenbucht gesunken, weil der König nach dem Tod des Konstrukteurs gesagt hat, mach da oben auch noch mal Kanonen drauf. Nice. Auf dem Oberdeck müssen auch noch Kanonen. Ich habe hier nochmal von der Airline Pilots Association, also Internationale Pilotenvereinigung, die hat schon seit 3 Jahren darauf hingewiesen, dass es da halt Probleme mit dem Radioaltimeter geben wird, also mit dem Höhenmesser. Das Problem an der Sache ist, es ist nicht einfach nur eine Anzeige, wo du siehst, okay, wie hoch bin ich gerade? Das sind ja alles mittlerweile automatisierte Systeme. Und wenn du in einem automatisierten oder teilautomatisierten Flugmodus bist, kann halt ein Wert, der total falsch ist, kann halt den Computer dazu bringen, das Flugzeug auf eine Art und Weise zu steuern, die nicht mehr sicher ist. Es muss nicht direkt zum Abflug führen, aber in gewissen Situationen, wenn es sehr neblig ist, wenn schlechte Sicht ist, müssen einfach bestimmte Instrumente, Landesysteme von den Piloten sehr stark benutzt werden. Und da kann es einfach nicht sein, dass man da Fehlmessungen bei bestimmten Sachen hat. Wenn man weiß, dass es da zu solchen Fehlmessungen kommen kann, kann man das kompensieren. Das wird jetzt auch gemacht. Ich habe es nicht so verstanden, dass die 5G-Ausbauten an allen Flughäfen jetzt stoppen würden. Es ist immer noch im Prozess, dass halt darauf hingewiesen wird, dass es dort ein Problem gibt. Kanada hat da wohl schon die Flughäfen, hat halt gesagt, okay, wir machen eine Zone von irgendwie 2 Kilometern oder 2 Meilen um die Flughäfen, wo einfach kein 5G ausgebaut ist. Dann hat sich das Problem erledigt. Und in Amerika gibt es da halt noch nicht so viele Sachen. Ja, und es geht jetzt halt im Endeffekt darum, dass es ist jetzt gerade halt in dem Stadion, dass es so ist, dass halt die Piloten Handbücher dahingehend angepasst werden, dass da jetzt halt reingeschrieben wird, hier, wenn ihr in so und so einer Situation seid und ihr wollt einen ILS-2-Anflug oder irgendwie sowas machen, dann müsst ihr darauf achten, dass halt der Radioaltimeter einen fehlerhaften Wert ausgeben kann und ihr müsst das im Zweifelsfall so und so kompensieren. Also die schreiben jetzt schon in ihre Handbücher rein, wie man diesen Fehler vermeiden kann, weil sie selber nicht davon ausgehen, dass sie, nachdem sie 4 Jahre darüber geschrien haben, dass sich da überhaupt was ändert. Also du hast ja gesagt, es würde jetzt an manchen Flughäfen zurückgebaut werden. Ich habe nur gelesen in Kanada und in manchen europäischen Ländern, aber nicht generell. Und also ich habe hier einen Artikel gelesen, den habe ich mir gerade nochmal aufgerufen, den habe ich nicht eingereicht, aber der ist von gestern, von CNN. The agreement to delay 5G development around airports is only a temporary fix. It's not clear if all the negotiating parties have a specific deadline they're working toward. Also das scheint wirklich aus den letzten 2 Tagen zu sein, diese Einigung halt jetzt erstmal zu sagen, okay, keine weiteren Ausbauten mehr und wir sind vorsichtig, aber sie arbeiten noch an einer Lösung. Also das haben die wohl jetzt mit heißer Nadel gestrickt, weil sonst hätte es halt die Gefahr gegeben, dass der inneramerikanische Verkehr stark beeinträchtigt wird. Ja, es ist halt schon wirklich ein bisschen auch sehr seltsam, weil Kanada hat das halt flächendeckend schon durchgezogen und die hatten gar keine Probleme damit und die Amerikaner haben sich dagegen einfach, ja, aus welchen Gründen auch immer gesträubt. Also, und gut, ja, schön, dann hat sich das Problem geklärt. So viel zu 5G mal wieder. Ach ja, die Informationsfreiheit. Ist es nicht schön? Ne, wir dürfen ja wissen, was die Lobbyisten mit unseren Europaabgeordneten so bereden und was die für E-Mails und Faxe und Briefe hin und her schicken. Aber was wir nicht wissen dürfen, ist, was die für SMS und für WhatsApp und Telegram und, nein, Telegram benutzen die garantiert nicht, aber vielleicht benutzen die Signal oder so. Die Sachen sind von den Informationsfreiheitsgesetz auf Europaebene nicht abgedeckt. Warte. Es ist doch davon gedeckt, weil wir dürfen ja die Info haben, dass die Nachrichten nicht rausgeben. Ja, aber das hier ist, die haben sich das ganz einfach gemacht, und zwar direkte, meist über Smartphone ausgeübte Kommunikationsformen sind nicht dazu bestimmt, wichtigen Informationen über Politik, Tätigkeiten und Entscheidungen der Kommission und der Abgeordneten zu erhalten. Deswegen werden Kurznachrichten nicht archiviert. So, ja, so, das ist ja gar kein Problem mit der von der Leyen. Die archivieren die SMS mit Pfizer hat es ja gelöscht. Ne? Das ist nicht wichtig genug. So, hey. Ja. Die bei der von der Leyen war das ja wichtig. Die hat mit Pfizer ge-SMS't und das ist jetzt alles weg. Hat sie gelöscht. Mensch. Ja. Ja, es ist einfach nur eine richtig schöne, riesige, offensichtliche Lücke in unserem Politikgeschehen, was ja alles so transparent ist. Ne? Auch sehr transparent sind die Daten, die bei diesen Kontaktverfolgungsdatenbanken und bei Luca-Datenbanken und den Backends bei den Gesundheitsämtern und diese ganzen Sachen, die dort anfallen. Da gab es ja einen Skandal, dass da in einem Fall halt in verschiedenen es war, glaube ich, nur die sächsische Polizei. Also eine Landespolizeibehörde hatte im Rahmen einer Ermittlung auf Daten in einem Fall zugegriffen. Und das war ganz schlimm und das durfte natürlich nicht passieren und wird nie wieder passieren und kann ja auch generell gar nicht passieren, aber ist halt hier in mehr als 100 Fällen passiert. Da braucht man eigentlich auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Ja, also wenn die Daten erhoben und gespeichert werden, werden sie auch verarbeitet vom Staat. Und wenn die Leute sagen, nein, die Daten sind heilig und die benutzen wir nur für den und diesen und jenen Zweck. Das stimmt einfach nicht. Alle Daten, die erhoben werden, werden genutzt und ausgewertet. Und lasst euch nichts anderes erzählen. Ne, dafür wird keiner ins Gefängnis gehen oder irgendwelche Konsequenzen für erhalten. Ne? Mammon, erinnerst du dich noch an die Volkszählung damals? 84, 83. Wie sie alle Angst hatten, dass sie jetzt der gläserne Mensch werden und das verweigern wollten. Waren sie auch. Dabei waren das ganz einfache Fragen. Was heizen sie? Ja. Kann jeder beantworten, der nichts zu verbergen hat. Und heute? Tja. Erdgas, ist das jetzt wieder von Funk? Hatten wir doch vorhin schon von Gasen. So. Erdgas, Baby. Ja, wieso Erdgas auf einmal nachhaltig sein soll? Im Nachgang mit der, dass die EU gesagt hat, Atomenergie und Erdgas sind nachhaltige Energieformen, die auch gefördert werden können. Da gibt es ja auch gerade einen Konflikt, dass Deutschland sagt, nein, Kernenergie geht nicht, aber Gas ist schön, Gas mögen wir gerne, hat der Habeck ja auch gesagt. Und ja, warum ist das so? Das ist deswegen so, weil wir die Energiewende ohne Gas nicht schaffen können. Der Habeck hat aber noch... Für jedes Megawatt an Solarenergie muss ein Megawatt an Gas oder Kohle gebaut werden und dazu geschaltet werden. Wir haben mittlerweile Situationen, dass wir riesige Gaskraftwerkskomplexe in Deutschland haben, die die ganze Zeit nur auf Sparflamme fahren. Einfach nur, weil wir so viel Energie über erneuerbare Energien, die jederzeit halt vom Netz gehen können, einspeisen, dass die einfach auf Standby fahren müssen, weil die mal eben, da müssen wir mal eben in ein paar Minuten 5, 6 Erdgaskraftwerke angehen, weil wir einfach so viel Solarkapazitäten haben. Und wenn dann das auf einmal nicht mehr vorhanden ist, ne, wenn wir Netzabfall hätten, würde unser Netz zusammenbrechen. Das ist das Problem, was wir haben. Die Grundlast muss immer vorhanden sein, sonst bricht unser Netz zusammen. Und das heißt nicht, dass wir einen Blackout haben, sondern das würde heißen, dass die gesamte Infrastruktur fast neu aufgebaut werden müsste. Ja, das ist eine Katastrophe, die man sich nicht vorstellen könnte. Ja, deswegen werden ja auch so Sachen gemacht wie, okay, wir haben irgendwelche Stadtteile in Berlin und die schalten wir mal lieber ab. Und die haben mal besser keinen Strom, bevor wir hier eine Überlast im Netz bekommen, weil im Heizkraftwerk die Sicherung rausgesprungen ist. Das war ja in Berlin vor einer Woche und vor ein paar Tagen nochmal. So, ja. Das ist Berlin. Und Erdgas ist deswegen extrem gefördert, ja, und es werden immer mehr Gaskraftwerke gebaut werden müssen. Je mehr Atomenergie wir abschalten, desto mehr Strom müssen wir importieren oder Gaskraftwerke bauen. Und ja, das ist die Wahrheit bei der Energiewende. Ne? Ohne Gaskraft geht gar nichts. Und die Atomenergie wird bald auch wieder als Übergangstechnologie akzeptiert werden, weil ich bezweifle, dass die deutsche Atomkraftwerke wieder einschalten werden. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, wahrscheinlich wird es wieder hoffähig sein, dass auch deutsche Firmen in Atomkraftwerken im Ausland wieder investieren dürfen, ohne direkt Schelte zu bekommen. Ja, keine Emissionszertifikate für Air Berlin nach Insolvenz. Kommen wir zu einem weiteren lustigen Aspekt der ganzen Klimawandelangelegenheit. Und zwar, die Fluggesellschaften bekommen ja kostenlose Klimazertifikate. Die müssten sie ja normalerweise auf dem offenen Markt kaufen, aber als Subvention vom Staat bekommen die quasi kostenlose Zertifikate, damit die ihre Geschäftstätigkeit nachgehen können. Air Berlin ist ja insolvent gegangen und hat im Rahmen ihres Insolvenzprozesses einen Teil ihrer kostenlos vom Staat erhaltenen Zertifikate weiterverkauft. Logischerweise, um irgendwie Geld reinzubekommen. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass dass das Geld im Endeffekt zurückgefordert wurde, weil diese Emissionszertifikate, wenn ein Luftfahrzeugbetreiber während der fraglichen Handelsperiode für Treibhausgas-Emissionszertifikate seine Luftverkehrstätigkeit einstellt, die Anzahl der ihm kostenlos zugeteilten Treibhausemissionszertifikate im Verhältnis zu dem Teil dieser Handelsperiode, in dem diese Tätigkeit nicht mehr ausgeführt wird, herabzusetzen ist. So. Liebt ihr es nicht auch? Klima, das die Welt zu retten, kann so schön sein mit diesen Treibhausgas-Emissionszertifikaten. Ja, es ist so einfach. Ne? Merkt ihr das? Ja, fand ich einfach nur lustig, weil dieser Handel mit diesen Emissionszertifikaten ist eine absolute Shitshow, wo einfach nur, dass die ganze Zeit im Kreis gedreht wird und die Leute ihre Kommission einstreichen. Und das Ganze funktioniert nur deswegen, weil es halt immer gegengerechnet wird gegen alle Abgase, die im normalen Geschäftsbetrieb abfallen, dass man sagen kann, okay, wir sind CO2-neutral oder wir bewegen uns in diese Richtung hin. Obwohl die Umwelt wird verpestet, aber die Zertifikate werden gekauft, damit man sagen kann, wir sind umweltfreundlich. Es ist so schön, die Welt zu retten. Aber die Realwirtschaft braucht Öl und Gas, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in China. Und China kann seinen Bedarf auf dem normalen Weltmarkt schon kaum decken und hat ja generell immer damit zu kämpfen, dass wenn der Industriesektor in China wächst, dass sie immer an die Rohstoffgrenze stoßen und immer entweder neue Rohstoffquellen im Ausland auftun müssen oder andere Industriesektoren kannibalisieren müssen. Und deswegen macht China halt auch so Sachen wie Öl aus dem Iran zu importieren, obwohl es international sanktioniert ist seit einigen Jahren. Jeder weiß, dass es passiert. Ja, es läuft halt nicht über die offiziellen Welthandelsmärkte, es läuft nicht über die normalen Handelsplätze, über die normalen Handelsrouten. Ja, teilweise wird da halt physisch Öl gegen physisches Gold getauscht und solche Sachen werden da teilweise gemacht. Und jeder weiß, dass es passiert. Aber es wird halt offiziell nicht drüber gesprochen und es wird auch nicht offiziell darüber Auskunft gegeben, weil es ja Sanktionen unterläuft und dementsprechend verschiedenen internationalen Handelsverträgen die Grundlage entziehen würde, wenn da halt Sanktionen unterlaufen werden würden. Ne? Und spätestens seitdem China der Welthandelsorganisation beigetreten ist, halten die sich zumindest auf dem Papier international an diese Regeln. Aber irgendwie, ja, jetzt haben sie im Endeffekt veröffentlicht, wie viel Öl sie mit dem Iran in den letzten Jahren gehandelt haben. Und ja, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, ist das seltsam. Weil an sich müssten jetzt die Amerikaner und die Europäer kommen und sagen, ja, Moment mal, ihr habt die Sanktionen unterlaufen. Ihr müsst jetzt bestraft werden anhand dieser Sanktionen. Und ja, übrigens auch schön, dass ihr uns die Zahlen genannt habt, wie viel ihr die Sanktionen unterlaufen habt. Dann können wir jetzt nämlich genau berechnen, wie viel ihr uns jetzt an Ausgleichszahlungen geben müsst. Ich verstehe nicht so ganz, was das Ganze sein soll. Vielleicht ist das ein diplomatischer Stinkefinger der Chinesen in Richtung Amerikaner, so nach dem Motto, ihr macht eh nichts. Ich wüsste nicht, was es sonst für einen Sinn ergibt, dass die Chinesen diese Zahlen veröffentlicht haben. Habt ihr vielleicht sonst eine Idee? Ich finde es einfach nur seltsam. Also es gab keinen Grund, warum sie es hätten machen müssen. Ne? Wir haben es freiwillig gemacht. Weil sie es können, wahrscheinlich. Because just fuck you, because we can. Genau, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Das hier ist der Typ, der den angeblich weltgrößten Fonds führt oder aufgelegt hat. Und der warnt in seinem neuen Buch vor dem Zusammenbruch des Schuldenzyklus. Also so eine Art Grundlebenszeit. Ja, des Geldsystems an sich und er meint, das bricht jetzt eben wohl bald zusammen. Das ist ja fantastisch, das passt ja genau zu dem Zeitpunkt, zu dem der Herr Schwab den Great Reset vorgeschlagen hat. Das genau, passt ja eigentlich sind das ja diese eigentlich sind das ja Vertreter von der Modern Monetary Theory, oder das heißt, wo das angeblich vermieden werden kann mit den Zusammenbrüchen. Aber es ist möglicherweise erst in der Zukunft dann ein Thema. Weiß ich nicht genau. Ich meine, sollte man sich vielleicht mal durchlesen, ist ein bisschen länger. Da werden verschiedene Zyklen eben auch beschrieben und so, wie das so kommt, dass sich die Geldmenge immer mehr aufbläht, eben stärker als die Warenmenge da wächst und so weiter, die Produktivität steigt. Und dann irgendwann eben das ein Schuldenproblem wird, ein Staatsschuldenproblem in der Regel. Weiß ich nicht, kannst du vielleicht noch was zu sagen, Preis, wenn du eine Idee hast. Aber ja, es ist ja eben auch nicht neu sozusagen, dass das Kapitalismus ein endliches System ist, sag ich mal. Wer dazu mehr wissen will, liest Obelix GmbH und Co. KG. Die Preise fliegen über den Markt und so. Also. Zum Kauf eines Hinkelsteins 2 Sklaven gratis. Ja, das Einzige, was ich sagen kann, ist, diese Geldzyklustheorie ist valide, aber es ist ja nicht so, dass es was Neues ist und es gibt ja der Markt, in Anführungszeichen, das Geldsystem hat über die Jahrzehnte Mechanismen entwickelt, um diese Effekte abzufedern und hinauszuzögern. Das stimmt, ja. Ich habe auch schon mal so gedacht, dass das immer länger dauert, als man dann doch meint oder so, ne? Mindestens mal. Und der wäre ja auch nicht der Erste, der kommt. Mit morgen geht die Welt unter. Ich sage Ihnen mit 10 einfachen Tipps, wie Sie Ihr Geld retten. Ja, das ist, ja, das ich meine, genug Anleger hat das schon. Eine Reformation, eine Reform eines Währungssystems ist in der Konstruktion eines Währungssystems drin. Ein Währungssystem kann nicht unendlich lange laufen, ohne irgendwann sich reformieren zu müssen. Es funktioniert einfach mathematisch nicht. Ja. Wir haben ja eine inflationsgesteuerte Geldentwicklungspolitik. Ja, also dass wir eine positive Inflationsrate anstreben. Dementsprechend ist es nicht anders möglich, dass es irgendwann ein Missverhältnis gibt zwischen Schuldenakkumulation und Wertschöpfung und dann muss das System geändert werden. Aber wir haben ja immer seinen Zins drauf, dass es ausgezögert werden kann. Dann, ne? Deswegen, wenn es Schocks gibt, kann ein System immer umkippen. Es passieren ja gerade auch sehr interessante Dinge beim türkischen Geldsystem. Allerdings ist das alles sehr politisch induziert, hat sehr viel, sehr wenig wirtschaftliche Gründe. Aber Geldsysteme können destabilisiert werden, sehr einfach. Lustigerweise drehten sich die meisten dieser Vorschläge um kleine bedruckte Papierfetzen, was putzig war, denn es waren ja nicht die Papierfetzen, die Probleme hatten. Ja, das sind so Coupons. Da gehst du in den Laden und dann kriegst du 10 Euro Rabatt auf das, was du kaufst. Das ist in Amerika, ne? Rabattmarken. So, und hier wurde der Brunftruf der freie Wildbahn lebenden Hengameh in Berlin. Das war nicht der Hunger-Tongameh, nee. ungewöhnlich, ja, ich hatte es ja vorhin an sich angesprochen. Wir haben sehr, sehr große Probleme mit sehr vielen Netzkapazitäten und in Berlin, ja, ich meine, es liegt jetzt nicht an Berlin, aber Berlin hat auch eine sehr starke Dichte an sehr alten und sehr, sehr stark, weil einfach die Einwohnerdichte so hoch ist, sehr belasteten Systemen, dass es halt immer mehr jetzt wieder zu Problemen in Berlin kommen wird, weil wir einfach dieses Heizkraftwerk, das hat jetzt nicht explizit was mit dem Stromnetz zu tun, aber ich nehme das einfach mal als Beispiel für marode Infrastruktur in Berlin, die nicht unbedingt marode ist, aber die halt anfällig ist für Schwankungen. Ja, wenn starke Schwankungen eintreten, dann kann die Infrastruktur dadurch kaputt gehen, wie es bei diesem Heizkraftwerk passiert ist und wie es bei dem anderen Heizkraftwerk letzte Woche passiert ist. Weil die Infrastruktur einfach für so viele Menschen ausgelegt ist und deswegen einfach auf einmal so viel Kapazität vom Netz geht, dass einfach die Leitungen durchschmoren oder anderweitig nicht damit klarkommen. Ja, und der einzige Weg, damit umzugehen, ist nicht überall Solardächer hinzubauen, sondern einfach neue Leitungen überall hinzubauen. Aber das ist halt wieder sehr viel Geld. Ne? Es müssen ja auch die Kanäle erneuert werden, jetzt müssen die Stromleitungen auch erneuert werden. Wo soll das ganze Geld herkommen? Wir müssen auch immer noch das Klima retten. Ah, wir haben ja eine sehr schöne Erfindung. Und zwar haben sich einige polnische Wissenschaftler haben sich zusammengesetzt und haben sich gedacht, hier stinkt's, was können wir dagegen unternehmen? Wir bauen jetzt eine Soundkanone und schießen damit die schlecht riechenden Staub- und Schmutzpartikel aus der Atmosphäre in die niederen Atmosphäre, wo sie uns beeinträchtigt, weil wir uns hier aufhalten, in die obere Stratosphäre. Und die haben jetzt Geräte, die haben die Größe von einem Fahrradanhänger und sehen aus wie ein Schnorchel, der einfach nach oben geht. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild hier gut sieht, wenn du ein bisschen runterscrollst. Aber so ein Gerät soll quasi mehrere Quadratkilometer vom Smog entfernen können. So, also das ist wohl der Prototyp, ein bisschen größer. Die haben auch eine kleinere Variante. Ich weiß nicht, ob das in dem Artikel war. Ja, was ich interessant finde, die Forschungsergebnisse von denen sind anscheinend auch belastbar. Man kann also quasi mit einer Soundkanone, die alle 6 Sekunden auf gewissen Frequenzen gewisse Töne erzeugt, Schmutzpartikel in einem Kilometerumkreis in die obere Atmosphäre schießen. Meine Frage wäre natürlich, rieseln die wieder runter oder was passiert damit? Aber es ist wohl keine permanente Lösung, aber man kann damit wirklich Smog in Innenstädten auflösen. Sehr innovative Technologie aus Polen. Hat irgendjemand gefragt, was die Staubpartikel da anrichten, wo sie so normalerweise gar nicht hinkommen? Ja, ja, das habe mich auch gerade gefragt. Rieseln die nicht runter? Und also es ist keine wirklich. Ja, klar, rieselt es runter. Einfach nur verschoben. Das ist eine richtig schöne polnische Idee. Ja, die Luft wird ja rein. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass sie das Prinzip schon mal vorgestellt haben, als es um dieses Rauchverbot ging bei uns. Da hatten Leute so eine Maschine auch vorgestellt, dass sie das irgendwie zerschießen, so ungefähr. Ich frage mich, ob man die Sachen, wenn man die nicht gerade nach oben richtet, sondern so in so einem Winkel, vielleicht kann man die ganzen Schmutzpartikel auf irgendjemanden schießen, den man nicht mag. Ne? Ich weiß nicht, ob das viele Schmutzpartikel sind, aber ich meine, das ist vielleicht so ein bisschen wie beim Vapen, ne? Da ist ja auch die Luft viel schneller wieder sauber sozusagen. Dann fällt einfach schneller runter, weil es eben Feuchtigkeit ist und ein bisschen Gewicht hat. Ich denke, das ist doch was, weil die Partikel feiner sind, aber das weiß ich nicht. kommen wir in den Weltraum und zu Starlink. Ach, aber auch nicht allzu lange, sondern nur ganz kurz. Starlink ist ja das System, das Satelliten in einem sehr niedrigen Orbit, sehr viele kleine Satelliten, die miteinander kommunizieren, Internetverbindungen für wenig bewohnte oder wenig angeschlossen, ans Internet angeschlossene Gebiete zur Verfügung stellen. Und ja, einer der großen Pitches ist natürlich, okay, hier Afrika, Indien, China, Indonesien, halt Länder, wo es schwierig ist mit der Infrastruktur, weil sie arm sind oder weil das Terrain einfach es nicht hergibt, dass man da großartige Bauwerke über längere Strecken stattfinden lässt. Ja, und explizit neben China und Indien ist Pakistan ein weiteres Land, was an sich prädestiniert wäre für so ein Projekt wie Starlink, was sagt, ja, du hast einfach hier dein Produkt angeboten und hast niemals dich mit den Behörden in Verbindung gesetzt, um Lizenzgebühren oder Frequenzen oder sonst irgendwas, was jeder Telekommunikationsbetreiber machen muss, durchzuführen. Und deswegen hast du jetzt erstmal hattest sowieso keine Betriebserlaubnis, aber jetzt verbieten wir dich hier auch wirklich aktiv. So, und alle Konten werden eingefroren und so weiter und so fort. Ist eine sehr interessante Geschäftsstrategie. Ich meine, wenn das so ein tolles Produkt ist, warum muss man das einfach auf den Markt schmeißen, ohne sich vorher mit den Behörden auseinanderzusetzen? Ja, ich finde das ein bisschen seltsam. Mehr werde ich eigentlich dazu auch gar nicht sagen. Ich bin optimistisch. Das funktioniert ja, aber wenn man in den Märkten, wo man das Produkt für entwickelt hat, wenn man da keine Betriebserlaubnis beantragt, was macht man dann überhaupt? Ich verstehe das. Darf ich lösen? Elon Murks. Ne? Aber, ne? So, und als schönen Nebeneffekt, in den Ländern, wofür es gedacht ist, gibt es keine Betriebserlaubnis und in allen anderen Ländern können wir im Endeffekt nicht mehr richtige Astronomie betreiben. Ja, es gibt sehr viele Systeme, am Anfang war das ja noch fast wie ein Joke, aber mittlerweile ist es halt wirklich so, dass sehr viele Systeme davon betroffen sind. Ja, weil sehr viele, wenn man sich vorstellt, dass da Bilder in Zeitraffer vom gesamten Nachthimmel oder von einem Ausschnitt des Nachthimmels gemacht werden, da sitzt ja in der Regel kein Mensch mehr vor und wertet das aus. Das sind ja Computeralgorithmen, die das Ganze auswerten. Und wenn du da dann einfach diese ganzen Satelliten immer hast, dann bringt das einfach die ganzen Algorithmen durcheinander. Und man kann die Sachen, es ist nicht so einfach, es ist sehr schwierig gewesen, diese ganzen Algorithmen überhaupt mal herauszufinden, welche funktionieren. Das ist ja immer noch, Astronomie ist immer noch, hat sehr viel noch mit versuchen, ob es funktioniert und Fehlschlägen zu tun. Ja, und ja, ja, in großen Teilen der Welt kann man jetzt im Endeffekt überhaupt gar keine Astronomie mehr ordentlich betreiben, beziehungsweise keine Forschung mehr weiter ausbauen. Und Sachen wie neue Himmelskörper entdecken, funktioniert jetzt schon sehr, sehr, sehr schwierig vom Erdboden aus. Naja, die wichtigsten Dinger wissen wir ja auch. Dass Gruppen dann das Weltall erforscht werden können, weil nicht weil so viele Satelliten sind, sondern weil die Satelliten, die dort sind, einfach so platziert sind, was sie nicht hätten sein müssen, dass sie einfach den ganzen Nachthimmel total verdecken oder zukleistern mit ihren Linien. Ach Mann, ich verstehe das, ich verstehe die Sache mit Starlink nicht. Ja, weil es ist ein gutes, funktionierendes Produkt. Gut, es gibt Konkurrenzprodukte, die vielleicht besser sind, aber was machen die da für einen Blödsinn mit? Ja, also egal wie aus welcher Perspektive man sich das Ganze anguckt, die haben wirklich eine Idee, die von Anfang an sich toll und fantastisch und gut anhört, von allen Ecken und Enden total in den Sand gesetzt. Ja, also ich verstehe es gar nicht. Am besten einfach direkt runterholen und wieder abschreiben, weil es jetzt schon gescheitert. Schade. Schade, schade, schade. Naja, und das war, ne? Das gehörte noch dazu. Ich dachte, der Artikel war von mir, war es gar nicht. Ja, das hatte ich auf jeden Fall eingereicht. Das ist ein Observatorium, was im Endeffekt sagt, gut, wenn es so weitergeht, können wir bald einfach dicht machen, brauchen es gar nicht mehr zu versuchen. Weil in den letzten 2 Jahren die Qualität unserer Forschung einfach so rapide nach unten gegangen ist, dass es einfach keinen Sinn mehr ergibt, hier diese Forschung zu betreiben. Und hier sind dann mehrere Millionen in Forschungsgeldern und Gebäudekosten und so weiter und so fort einfach, ja, ne, verschütt gegangen. Das ist ja auch der Punkt. Da hängt ja auch sehr viel Geld mit dran. Ne? Die ganzen Observatorien, ja, die sind nie billig. Ja. Das ja, also für die Hobbyleute ist das ja schon eine Kostenfrage teilweise. Wenn du so ein großes Ding anschaffen willst, ja, lohnt sich dann nicht mehr eventuell, ne? Alles versaut. Ja, ich meine, der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, dass sich diese ganzen Observatorien und die ganzen astronomischen Vereinigungen zusammenschließen und sagen, hier, Elon Musk, gib uns mal Geld. So, weil da ist ja... Ja, wenn sie den jetzt dazu verdonnern, dass er die Dinger wieder runterholen muss, kann er das überhaupt? Gute Frage, nächste Frage. Hm. Ich kann dir das nicht beantworten. Immer mehr Sachen kommen einfach raus über die ganze Organisation dabei, wo man sich einfach fragt, okay, woran haben sie denn noch nicht gedacht? Oder besser gesagt, worauf haben sie noch geschissen? Ja, also nochmal das Beispiel von vorhin. Es ist halt eine Sache, nicht die Betriebserlaubnis in Indien und Pakistan bei den Behörden zu erlangen oder ne, man beantragt es und in der Wartezeit fängt man schon mal an, die Produkte zu verkaufen, schon mal Marketing, schon mal die Webseite zu schalten. Das ist eine Sache, aber die Erlaubnis gar nicht zu beantragen und trotzdem das Produkt zu verkaufen. Es ist nicht wirklich ein Fehler. Ja, sowas kann nicht unabsichtlich passieren. Und ja. Ja, der Thunderfutter hat ja gesagt, das rechnet sich sowieso nicht wahrscheinlich. Also schon gar nicht für die Kunden. Das ist einfach fantastisch. Ja, aber das ist halt auch der Modus operandi von Musk, oder? Irgendwas Unausgegorenes irgendwo hinschmeißen. Rechnet sich aber nicht. Viel Geld draufwerfen und hoffen, dass es funktioniert. Also das ist ein Tunnel, den er da, wo er die Idee hatte. Da ist er darauf gekommen, als er im Stau stand. Da hat er sich gedacht, wenn ich jetzt einen Tunnel hätte. So, hat er das erzählt irgendwo in der Fernsehshow. Und dann musste er das auch mal machen. Ne? Das ist der Unterschied zwischen ihm und Michael Douglas. Michael Douglas geht los, ja. Er schießt Leute. Genau. Er macht sich ziemlich frei. Das Einzige, was er nicht macht, ist ein Weltraumaufzug. Das fände ich cool. Aber das funktioniert ja auch nicht, leider. Da müssen wir erst meinst du, du weißt das besser als unzählige Piratenpolitiker oder was? Aha, genau. Ja, was ist denn los? Wir haben eine Folge geschafft. Keine 3 Stunden lang ist. Das haben wir letzte Zeit selten geschafft. Ja, war ja auch ein bisschen wenig mit Social Justice Warriors die Woche. Zwar noch genug, aber nicht so viel wie sonst. Ja, aber der Bundestag hat nicht getagt. War nicht so viel mit Social Justice Warriors. Nee. Kommt wieder. Ja. Mann, nächsten Monat haben sie eine Sitzungswoche, weil der Rest ist Karneval oder was? 3 Wochen Karneval. Ey, aber ehrlich. Das sind alles offizielle Termine, wo die hin müssen. Warum oder fällt Karneval aus? Wegen Omikron. Barfuß oder Lachsfisch, alles oder nichts. Lege ich mir Ministerposten zu oder komme ich vor Gericht? Barfuß oder Lachsfisch, so geht es bei mir zu. Nee, die goldene Mitte immer. Volles Risiko. Nice, Harry. Macht's gut. Geht ja, in den Wald. Genau. Lasst euch nicht trennen. Lasst euch das Furzen nicht verbieten. Nee, was raus muss, muss raus, wie wir hier in Hessen sagen. Müsst euch nicht schämen. Ihr braucht nicht die Anleitung von Funk zu folgen. Das ist so scheiße. Ich wollte nur sagen, ich habe Internetschwierigkeiten. Das haben wir bemerkt. Aber wir haben es nicht gesagt. Ich kann euch gerade nicht hören. Heidelberger Starlink ausgefallen. Ja. Ja. Knicklicht und Miete pro Kopf. thatsafespace.net ist die Seite vom OPEX und die ist sehr gut. Ja, das ist die Seite .net vom OPEX, ja. Du verstehst es nicht. Sehr umstritten. Fördert, was der freie Dienst erschmettert, was ihr schadet. Vor allem heute, am Weltfreiheitstag gegen den Kommunismus. Genau. Die Inzidenz von Kommunismus bringt sie runter. Nummer 6. Steigt die Hospitalisierungsrate von Kommunisten? Nee, lieber nicht. Nächstes Mal. Oh je, warum ist mein Internet so durch? Hilfe! Gut so.